Moin, moin, was? Moin, moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Game One Plauschangriffs. Mein Name ist Gregor. Deiner ist? Ich bin Claudia Roth. Und deiner? Ich bin Terence Chill und Robinson Huso in einer Person. Gott, du brauchst mal neue Witze. Ja, ich weiß. Ich dachte, ich habe keinen Witz, ich bin Trant. Ja. Und gleich ist die Stimmung dahin. Ja, herzlich willkommen zum letzten und größten und ja, aber rein letzten nur, weil es kalendarisch eben so gut passt. Der letzte Podcast des Jahres. Wir haben es im letzten Jahr so, wie ich es mir damals gedacht habe, wir setzen mal kurz für 5 Minuten hin und sagen mal, was war denn so Interessantes da? Da sind aus diesen 5 Minuten 4 Stunden geworden. Und wir haben über damals die besten Spiele 2010 geredet. Das ist aber dementsprechend so gut bei den Leuten angekommen, dass wir es dieses Jahr einfach mal wiederholen und wir auch dementsprechend Redebedarf. Ich muss einfach lauter reden, damit ich das Klackern von Transfruchtjoghurt hier. Der Mensch muss aber auch essen. Ja. Wer bringt denn einen Fruchtjoghurt mit zum Podcast, Trans? Ich hätte es jetzt so leise gegessen, dass niemand mitbekommen hätte, dass ich was esse, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt ist es zu spät, nee, du kannst jetzt, es ja noch essen, das ist ein Auflachen, essfreier weil das Podcast, lautet. Damit wir das schon mal festlegen. Stellt euch vor, wie er sanft und zärtlich den Pudding beschmierten Löffel in den Mund schiebt, skeptisch guckt und dann doch selig lächelt. Ja, ich verrate euch einen kleinen Trick des Podcasts machen, damit es authentischer klingt, auch wenn wir nicht gegessen haben, nehme ich nachher separat Schmatzgeräusche auf und dann füge ich die periodisch einfach so zwischendurch ein. Ja, also kannst du ruhig essen dran. Nein, wir haben uns zusammengefunden, um über die nicht nur besten, sondern wahrscheinlich auch alle die nicht besten Spiele des Jahres 2011 zu reden. Ich habe eine kleine Liste zusammengestellt. Klein. Die Seite 1, Seite 2, nein, es sind 3 Seiten geworden, aber dafür ein besonders kleiner Font. Nee, oh, 4 Seiten, ich habe mich selbst überrascht. Nee, ich habe erstmal die illustre Runde hier zusammengeholt, damit wir alle einmal kurz überlegen, was gab es denn alles, was waren denn unsere Lieblingssachen, was haben wir ganz besonders gehasst und warum war das Spielejahr 2011 natürlich mal wieder das Beste aller Zeiten wie jedes Jahr. War es das? War es das? War wirklich das Beste aller Direkt Zeiten, mal eine provokante Frage, war es das wirklich das beste Spielejahr? Was war denn das andere geil? War das 2008 oder 2009? Das war in dem Jahr, wo Mirror's Edge rauskam, das war geil. Ja, da war richtig viel los. Ja, da hatte ich 15 Spiele oder so allein zu der Zeit, als Mirror's Edge erschienen ist, noch auf dem Muss-ich-abarbeiten-Stapel. Ey, dass ihr euch an sowas erinnern könnt. Ich weiß auch nie zum Beispiel, wie der Sommer im letzten Jahr war oder so. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Nee, aber ich kann auch die Spiele Ich könnte jetzt nicht sagen, welches Jahr aus den letzten 5 besonders gut und welches schlecht war. Ich könnte es nicht mal eingrenzen. Das in meiner Erinnerung Edge. Ist das alles derselbe Matsch. Also ich glaube, in der Retrospektive wird man auf jeden Fall dann eher sagen können, ob die Jahre was getaugt haben oder nicht. Die Spielehersteller legen ja eh immer mehr einen Pfund da drauf und so weiter. Wir befinden uns ja auch noch relativ, auch wenn noch keine neuen Konsolen angekündigt sind, außer der Wii U, am Ende des Konsolenzyklus, wo wir eigentlich sehr, sehr viele Fortsetzungen haben. Teil 4, Teil 3, speziell, das war das Jahr der Teil 3s, würde ich fast sagen. Ne? Speziell in Richtung Oktober, November, Dezember haben wir ja einen dritten Teil nach dem anderen abgefeiert bekommen und dementsprechend wird es, glaube ich, ja später, können wir später sagen, wenn sich alles ein bisschen gesetzt hat, war das auch wirklich ein geiles Jahr oder nicht? Oder wurden wir einfach erschlagen von dem ganzen Blockbuster-Wust, den wir wie gewohnt haben? Ich hab mir für die Zukunft für später mal überlegt, ich hätte irgendwann mal Bock, auch Casts in der Richtung zu machen, die besten Spielejahre, dass man auf Jahre zum Beispiel zurückgeht. Zum Beispiel bin ich so über eine Liste rübergegangen, wird ja auch alles schön aufgelistet im Internet. 1998 war ein sehr, sehr großes Spielejahr. Wo Echt? Du dann Sachen raus? Hattest wie Half-Life, Metal Gear Solid 1, Ocarina of Time, Xenogears, für mich zumindest, und jede Menge anderes Knallerzeug. Oder im Jahr 2000 gab es auch ordentlich viel Sachen. Das wäre was für die Zukunft. Da kann man das gut in Retrospektive sagen. Ich würde jetzt rein kurz vor Ende, wir sind gerade jetzt direkt in der Mitte des Dezembers, also 1-2 Wochen haben wir noch, aber rein vom Gefühl her aus, es war ein tolles Jahr. Ich würde es jetzt nicht vielleicht als das allerbeste Spielejahr aller Zeiten bezeichnen. Für mich persönlich jedenfalls. Oder? So rein... Ich denke jetzt nicht so, Mann, war das geil. Ne? Da denke ich jetzt nicht unbedingt in der Richtung. Also ich meine, wenn ich es jetzt nur an einem Spiel aufhänge, was mir viel Spaß gemacht hat, es ist ja Skyrim rausgekommen vor einiger Zeit, dann möchte ich fast sagen, dass das echt eines der geilsten Jahre war, weil ich einfach mit diesem Spiel so unglaublich viel Spaß habe. Und aber, auch Spaß hast. Ja? Aber sonst, also wir werden ja auch gleich noch über ein paar Titel reden. Doch, es gab schon wirklich ein paar sehr, sehr gute Spiele dieses Jahr. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es wirklich das Beste aller Zeiten ist. Müsste ich jetzt hier nochmal in meiner eigenen Chronologie gucken, aber... So in der Rückschau, doch, da waren schon ein paar echt geile Sachen dabei. Wollen wir also vor allem ab Juli ging es halt für mich los. Also das erste halbe Jahr war so ein bisschen mau und dann ab Sommer ging es halt erst richtig los. Und da kamen dann halt echt die Kracher. So Sachen, auf die man wirklich seit Jahren schon wieder wartet. Ja, ein bisschen strange eben, also bei der Auflistung der Spiele hier, das zeichnet sich zwar in den letzten Jahren mehr ab, aber das klassische Sommerloch per se ist nicht mehr so wirklich richtig vorhanden. Natürlich gibt es ein bisschen weniger Releases in den Sommermonaten hin, aber jetzt ist alles ein bisschen besser im Jahr verteilt, dass du auch mal im März, im Mai, auch mal im Juli und August ein richtig großes Spiel hast und eben nicht alles nur entweder Anfang des Jahres oder ganz Ende des Jahres rauskommt. Zu ja, den sowas war ja auch immer blöd für die eher kleineren Titel, die dann zwischen den ganzen großen völlig untergegangen sind. Also jeder Publisher dachte sich immer, am meisten Umsatz mache ich so gegen Weihnachten rum, so Weihnachtszeit, Geschenkezeit. Nur denkt sich das eben jeder, das ist so wie auf der Autobahn, wenn alle quasi einen Tag vor offiziellem Ferienbeginn losfahren, weil sie denken, sie wären cleverer als andere, aber leider hat wirklich jeder exakt dieselbe Idee. Man steht weiterhin im Stau, als wäre man ganz normal losgefahren. Ja, die dümmste Entscheidung war doch das von Activision mit dem GoldenEye Reloaded, was irgendwie auf Modern Warfare 3 geprallt ist. Direkt fast am gleichen Tag. Also keine Ahnung, oder? Da waren ganz viele schlimme, gute Spiele raus, wo klar war, das Ding geht unter. Ja. Gerade GoldenEye Reloaded, ich wusste bis vor einiger Zeit noch nicht mal ganz genau, ob das jetzt rausgekommen ist oder noch kommt. Für welches System? Es ist völlig untergegangen, aber es soll auch nicht so toll sein, habe ich gehört. Ja, da können wir ja gleich dazu sprechen. Oder auch sprechen wir auch dann, wenn wir soweit sind. Ich hatte total verplant, dass Halo Anniversary rauskommt, weil es einfach, es war auf einmal da. Ne? Und ich hätte eigentlich eher gedacht, dass es später kommt, aber es wurde einfach mittendrin im ganzen November-Wust abgefeiert. Aber das war zum Beispiel eine meiner Überraschungen, wo ich gesagt habe, was, das ist jetzt schon da? War ich total perplex. Lass uns doch mal chronologisch vorgehen in Ruhe und mit dem Januar anfangen. Der Januar hatte auch schon einige interessante Sachen drin, einige Überbeispiele, sogar einige Spiele, wo ich persönlich sagen würde, dass sie zu meinen Lieblingsspielen des Jahres zählen. Als erstes Spiel würde ich anfügen, ich glaube, das haben wir hier nicht alle gespielt, aber einer meiner persönlichen Lieblingstitel, Ghost Trick, Phantom Detective auf dem Nintendo DS. Siehst du? Was? Das brauchen wir auch nicht. Ach so, DS-Spiele, die ignoriere ich ja. Reden wir irgendwann über richtige Spiele? Das hat mir leider auch nicht so gut gefallen. Ich muss den Podcast leider jetzt hier abbrechen. Wieso hat dir Ghost Trick nicht gefallen? Ich fand es schon gut, ich fand die Ideen geil, es sah auch hübsch aus. Worum geht's denn, Trans? Sag's doch mal kurz. Ich weiß wirklich nicht, erzähl doch mal, was ist das? Wahrscheinlich um Geister und Tricks. Du musst mich, glaube ich, korrigieren oder am besten erzählst du es, aber es ist ein Typ. War es ein Detektiv? Okay, lass mich erzählen. Nee, musst du sagen. Okay, also. Ich weiß schon nicht mehr, was für ein Typ das war. Genau, das Spiel dreht sich darum, direkt zu Beginn. Du bist ein Detektiv und wirst umgebracht. Ja, und dann spielst du das komplett aus der Sicht dieses Detektives, aber der Geist des Detektives sozusagen. Man liest oder man ist sein Bewusstsein, aber man sieht alles vor sich und muss dann ähnlich wie bei, Ghost-Nachricht von Sam, ein bisschen dann Gegenstände bespuken. Ne? Okay, ich versetze mich jetzt in diese Taschenlampe rein und kann durch meine reine Willenskraft diese Taschenlampe leicht bewegen. Hat er denn dann, man kann, glaube ich, drüber reden, das ist jetzt vom Januar das Spiel. Hat der denn dann auch eine Chance, wieder ins Leben zurückzukommen? Ja, ich will es echt nicht spoilern, weil die Geschichte ist wirklich sehr, sehr gut. Es ist von den Leuten gemacht, die Phoenix Wright-Spiele Nachricht von Sam gemacht haben. Ghost Nachricht von Sam und die Phoenix Wright-Spiele gemacht haben. Also sehr relativ textlastig. Es hat ein bisschen was mit diesen, kennt ihr noch früher diese ganzen Fadenkreuz-Shooter, wo du eine Figur hast, die sich von alleine bewegt und man drumherum alles wegballern muss, sodass sie nicht stirbt. Sowas, was man offiziell in Deutschland nicht spielen darf? So? Nee, da musst du die Leute ja alle erschießen, aber so eine Art Beschützermission. Ja, okay. Ne? Sozusagen, du hast irgendwie so eine dumme Figur, die läuft rum und da kommt ein Tiger von der Seite und musst den Tiger abballern, damit sie nicht gegessen wird. Ja, und du hast so selbst ablaufende Szenarien, weil das Leben, Lebe geht weiter. Ne? Lebe läuft. Das Leben läuft weiter und du hast so eine gewisse Zeit bis zum Morgengrauen, bis sich deine Seele verflüchtigt, um die Ereignisse, die dort passieren, Leuten zu helfen, dass sie selbst nicht sterben und du selbst dabei deinen Mord aufklärst. Das ist ein bisschen verworren, verquert, du musst dich erstmal reinfinden, weil das Konzept ist schon recht einzigartig, aber es ist wirklich so eine Mischung aus Grafik-Adventure und Puzzlei, wo man dann hingeht und man muss, in welchen Gegenstand gehst du hin, wann bewegst du irgendwie etwas. Du hast eine Stelle, du bist auf einem direkt zu Anfang auf einem Schrottplatz und da wird ein Mädel dann mit einer von dem Bösewicht aufgehalten und wird dann erschossen. Damit es nicht erschossen wird, musst du dann irgendwie dich in den Kran auf dem Schrottplatz bewegen und den so umdrehen mit den Hebeln, dass ihm ein Fahrrad auf den Kopf fällt. Da gab es auch mal dieses Spiel Geist, hieß es. Wisst ihr noch, auf dem Gamecube? Geiste, was auf dem Gamecube rausgekommen war. Genau, ja. Also es hieß auch wirklich Geist, das deutsche Geist. Ja, stimmt. Ja. Da musste man doch auch so verschiedene Gegenstände bespuken, um irgendwie was zu schaffen. Ich weiß nicht, es war aber so ein halber Ego-Shooter. Und beim Messiah konnte man das ja auch. Genau, oder du, Haunting Poltergeist, genau, das hast du mal ausgegraben. Ich finde ohnehin, die Thematik Geister und dass man so Objekte quasi manipulieren kann als Geist, das wird noch viel zu selten genutzt in Spielen. Ich will mal ein richtig cooles Geistspiel haben. Oder ich hätte gerne mal ein Spiel, wo man seine eigene Geistervilla so langsam einrichtet, weißt du? So ein bisschen, ey, fand ich total geil, so eine klassische Geistervilla. Um dann Leute zu erschrecken, komm. Genau, um dann Leute zu erschrecken. Ich dachte so, wo der Geist drin wohnt, dass er so Fotos von Kasimir dem Geist dann hängen hat. Nein, ich meine coole, geile Geister und aber nicht Kasimir der Geist. Hast du das nicht in der Sendung vorgestellt gehabt? Ich habe es damals extra der Sendung nochmal vorgestellt, weil ich habe es, glaube ich, am Freitag bekommen, reingepackt und dann übers Wochenende komplett durchgezogen und gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Beitrag daraus, dann drehen wir sofort. Also ja. Das Spiel hat mir so gut gefallen, dass ich gleich durchgespielt habe und ich habe auch sehr, sehr viel Spaß gehabt. Dir ist es nicht so ganz gemundet. Ich fand die Rätsel echt originell, das hat Spaß gemacht und die Story auch, aber irgendwie war es mir zu langatmig, das ist eigentlich das Einzige, was ich sagen kann. Und Phoenix Wright habe ich ja auch gern gespielt und das ist ja eigentlich genauso, aber weiß es auch nicht. Vielleicht war es mir auch ein bisschen zu abgehoben. Also objektiv sage ich, es ist schon ein ziemlich cooles Spiel gewesen. Aber es klingt echt ziemlich cool, muss ich sagen. Also jetzt mal ehrlich, das ist, wenn ich Handheld-Spiele spielen würde, würde ich das vermutlich auch spielen. Ja, absolut. Also es gab einige Sachen auf Handhelds, auf Handys, iOS und Android-Sachen, die dieses Jahr doch ganz speziell geworden sind. Aber du musst natürlich dann auch das auf dem Schirm haben, um da überhaupt mal was zu spielen oder nicht. Und als Fan des Entwicklers Shooter Kumi, der die Sachen gemacht hat, der dann eben Phoenix Wright gemacht hat, musste ich spielen. Und es war eine sehr, sehr positive Überraschung für mich. Und ich habe es auch sehr, sehr gern gespielt. Und vor allem eine tolle Story-Auflösung. Wenn du dich da einmal richtig festgehakt hast, dann kannst du es machen, aber ich verstehe auch den Langatmigkeitsanspruch, weil es wird sehr, sehr viel getextet dort und sehr, sehr viel gelabert mit Textboxen, die entlanglaufen und es ist schon ein gemächliches Pacing, was vorherrscht. Aber ein sehr tolles Ding, ich kann es auch auf jeden empfehlen. Ich glaube, da müsste sogar bald eine iPhone-Version von rauskommen. In Japan ist schon eine draußen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die schon und da ist. Und Android? Was ist immer die erste Android hat, dauert immer ein halbes Jahr länger, habe ich mir sagen lassen, weil es so schwierig zu programmieren ist. Extra doppelt gut. Doppelt gut und doppelt besser und doppelt teurer. Über das nächste Spiel brauchen wir nicht allzu lange reden, ich habe es reingetan, einfach Buffon wegen Little Big Planet 2 ist im Januar rausgekommen. Little Big Planet 1 habe ich lang gespielt, in der Richtung in der Sendung vorgestellt und sehr, sehr viele Sachen damit damals angestellt. Irgendwie, ich hab nicht gewusst, warum jetzt ein Little Big Planet 2 rauskommen soll, weil das erste war ja schon ein Baukasten und ich brauche jetzt nicht nur neue Bauteile und alles drum und dran. Hast du denn auch da richtig gebastelt bei dem Spiel? Im ersten Teil auf jeden Fall. Ich habe damals nicht nur für die Sendung den Beitrag hier damals gemacht, sondern unter anderem auch Werbespots für Sony gebaut in Little Big Planet, die dann auf Viva Comedy Central und MTV gelaufen sind, sozusagen kleine Maschinimas, wie so Mainzelmännchen-Spots. Deswegen lief die Reihe nicht so besonders gut für Sony. Deswegen lief sie, weil ich für die Werbung zuständig war. Nee, aber das war sehr interessant. Ich habe mich da richtig reingefuchst und dann so kleine Mainzelmännchen-Spots damit hergestellt. Vielleicht kann ich danach immer hier verlinken, muss man sehen, wo ich sie mal online gestellt habe. Wenn man sich reingefuchst hat, ist es echt ein tolles Tool, um solche Sachen zu bauen, aber als Spiel selbst habe ich mich eher weniger drin dort versteift, vor allem, weil die Steuerung war ein bisschen hakelig, das war ein bisschen träge. Als Multiplayer-Jump'n'Run hast du später viel bessere Beispiele dann gesehen, wie New Super Mario Bros. Oder in diesem Jahr Rayman Origins zum Beispiel. Das ist nie so richtig dann als Spiel selbst getrennt, als Baukasten, wo du richtig was anstellen kannst und machen kannst. Da haben Leute ja teilweise echt coole Sachen nachgestellt. Es gibt Videos, wo jemand die komplette Endszene von Back to the Future drin nachgestellt hat, weil ich es mal geschaut habe. Na, so mit richtig Kamera, das war ein neues Feature des zweiten Teils, dass man richtig Kamerawinkel setzen kann und Schnitte machen kann sozusagen. Das war einer der Vorteile. Da hat jemand das komplette Ende von Back to the Future mit dem DeLorean, der im Jahr anfährt und Doc Brown, der dann die Kabel zusammenpackt und allem drum und der Blitz, der einschlägt und das Auto, das dann Feuer hinterlässt, komplett nachgebaut an. Das war einer der Vorteile, da habe ich mich aber nicht mehr in den zweiten reingefuchst. Der erste hat mir damals aber viel Spaß gemacht. Ich gucke mal, ob ich die Spots noch finde, ob ich die verlinken kann. Unter anderem auch für die Simpsons, was ja auch sehr lustig war. Da gab's doch diesen ganz schlechten EA-Nachmach-Abklatsch Create. Create. Ich weiß nicht, ob es schlecht war. Ich habe nur die Packung mal gesehen, also aber nie gezockt. Richtig reingeschaut. Nein. Ich hab's gezockt. Es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht und auch gar keinen Sinn. Es war mega verworren und kompliziert und sie haben halt nicht gecheckt, dass es eigentlich das Geile an Little Big Planet ist, dass es halt einfach ist. Naja, oder relativ einfach. Ich finde es nämlich nicht einfach genug, um da schnell mit Spaß zu haben. Und damit meine ich es nicht. Es muss ja super billig sein, aber mir war das immer mit diesem Lasso und die ganzen Tools auswählen und das war dann irgendwann zu krass, vor allem im Zweier, da gab es ja sau viele Optionen und ja. Ich finde das, was hinten rauskommt nach Heidenstunden Arbeit, das ist nicht befriedigend genug für die Arbeit, die du investiert hast. Fand ich zumindest. Also ich kann es vom Zweiten nicht reden, weil vielleicht haben sie da wirklich den Aufwand nochmal hochgesetzt. Der erste hat so eine Hürde von so knapp eineinhalb Stunden, weil da musst du dich sehr intensiv mit den ganzen Tools und den Tutorials beschäftigen und von da aus funktioniert es. Ich habe zum Beispiel mal parallel mit Jay damals ein Level gebaut im ersten Little Big Planet. Er hatte gar keine Erfahrung mit dem Teil. Aber wenn du gar keine Erfahrung mit den Tools dort hast, dann schaffst du es einfach nicht wirklich, weil du musst dich echt reinfuchsen. Sobald du aber diese eineinhalb Stunden investiert hast und dich langsam damit auskennst, dann kannst du dich langsam entfalten. Nur es ist schon Arbeit vorher nötig. Und diese Arbeit, selbst wenn es nur eineinhalb, zwei Stunden sind, möchte sich nicht jeder sofort machen. Ne? Ja, weil du könntest theoretisch gleich ein richtiges Programm lernen stattdessen. Du könntest tatsächlich After Effects lernen mit demselben Lernaufwand. Und da hast du aber auch was von. Weißt du, wie ich meine? Das ja gut, für unsere Arbeit. Du kannst auch statt 300 Stunden Skyrim zu spielen, irgendwie 300 Stunden ja, Gitarre üben. Ja, aber also, wenn es jetzt darauf geht, irgendwie produktiv zu sein, dann würde ich meine... Da muss man ja schon Arbeit investieren und die Arbeit würde ich ja nicht in Little Big Planet stecken, weil was du rauskriegst, ist dann nett, weißt du? Wo wir gerade beim Thema Basteln sind. Aber mehr nicht. Ich habe auch so ein bisschen Angst vor Minecraft und zwar nicht. Also ich habe voll Bock drauf, das irgendwie auf der Konsole demnächst mal zu zocken. Boah, nee, lieber nicht, ey. Doch, aber ich hab keine Angst davor, dass es mich total so vereinnahmt und ich davon nicht wegkomme, weil ich die ganze Zeit nur bastel. Ich habe eher Angst, dass ich es cool finde, aber keine Ahnung habe, was ich basteln soll. Wenn ich es jetzt hätte und ich säße jetzt davor und ich hätte jetzt ein Pad in der Hand, ich wüsste nicht, was ich jetzt basteln sollte, keine Ahnung. Aber genau das ist ja das Konzept der Sendung, die wir vorbereiten. Ja, genau. Ups, da hast du Glück, Wolf, dass du nicht in einem kreativen Beruf arbeitest, also musst du dich da nicht... Ich meine, ey, klar, natürlich, irgendwann, aber weißt du, wenn ich mir YouTube-Videos angucke von Leuten, die in Little Big Planet, in Little Big Planet irgendwie Back to the Future nachbauen oder in Minecraft irgendwie die USS Enterprise, also ich finde das immer cool, aber mir persönlich wäre der Aufwand viel zu groß. Also ich habe gar nicht... Das würde mich auch bei Little Big Planet würde mich abhalten davon, mich länger damit zu beschäftigen. Ich bin zu schnell genervt von sowas. Ich will mich da einfach nicht reinfuchsen, um irgendwie was zu basteln, wo ich dann nach 40 Stunden merke, nee, eigentlich ist es aber nicht so geil geworden. Habe ich mir viel besser vorgestellt. Und dann löscht es wieder. Genau, es ist eine eigene Sparte. Du musst schon Bock auf diese Construction Kits und sowas haben. Und ist es für dich wichtiger? Ich glaube, die Bastelei an sich ist zum Beispiel für mich wesentlich interessanter, als dann das fertige Ergebnis sich anzugucken oder den fertigen Level zu spielen. Also der Weg ist das Ziel. Genau. Und bei vielen Spielen sowieso, aber da umso mehr. Weil da macht mir die Bastelei mehr Spaß als das eigentliche Spiel am Ende. Ja, ich sehe das anders. Das Ziel ist das Ziel. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das ist natürlich Quatsch. Man sieht nur mit den Augen gut. Ach so, deshalb war auch das Lost-Finale so gut für dich. Alter. Ja. Provoziert, oder? Nein, wirklich, warum machst du es immer wieder? Ich weiß. Ich produziere dich immer dann die ganze Zeit. Little Big Planet 2, ich meine, den ersten Teil wird dann jeder bekommen haben im April, als dann Sony die Wiedergutmachungsgeschenke dann für das kaputte PSN gemacht hat, da war Little Big Planet mit dabei. Aber wird wenige Leute wohl den zweiten Teil machen können. Vom Regen in die Traufe. Wer hat das mal überhaupt mal ausprobiert? Ich habe es kurz gespielt, wir haben es in der Sendung bei uns drin gehabt. Mindjack für PS3, Xbox. Echt, oh Gott. Auch wieder merkwürdigerweise ein bisschen wie bei Ghost Trick, dass man ein Third-Person-Action-Adventure, ein bisschen angelehnt an so ältere Sachen, Stealth-Zeug, dass man sich versteckt, Metal Gear Solid-mäßig, aber man kann seinen Geist in andere Leute mit reinversetzen und kann die dann fernsteuern. Also, hattest du es mal gespielt, Fran? Also, ja. Das war doch auch schon bei, wie ist es hier, The Nomad Soul? Gab es auch schon, ne? Ein bisschen, aber Nomad Soul war also im Vergleich dazu gut. Ja. Also Mindcheck, so ein richtiges Abfallspiel von Square Enix noch rausgebracht worden. Wirklich Schnellschuss von dem Team zusammengebaut mit wirklich dummen Dialogen, schlechten Storyentscheidungen, schlechtes Gameplay und so weiter und so fort. Ich habe es hier in die Liste reingebracht, weil es da rausgekommen ist. Ein Titel zum, selbst wenn es den für wenig Geld gibt, einfach überspringen. Aber jetzt mal ernsthaft, so Square Enix, haben die einfach dann noch so 2 Stunden Zeit am Abend und denken sich, ja, machen wir mal Mindcheck, da haben wir nochmal Kackdialog, den bauen wir nochmal ein. Also ich kenne das Spiel jetzt nicht, tatsächlich. Aber so wie passiert das? Ich meine, da war ja auch Last Remnant, war ja auch nur ein... Ja, aber Last Remnant war nicht okay. Wirklich, ja, aber warum haben sie nicht einfach... Weißt du, eine neue Marke, damit konnten sie eh nicht aufbauen. Also Square Enix ist ein bisschen perplex einfach, was die in der letzten Zeit anstellen, weil seitdem die Eidos gekauft haben, ich finde den ehemaligen Eidos-Output echt stark. Ne, die haben in diesem Jahr, also im nächsten Jahr was rausgekommen, Hitman Absolution, Tomb Raider, die hatten dieses Jahr Deus Ex gehabt, was für viele einer der Top-Titel des Jahres gewesen ist. Und die sind echt stark von der Seite aus. Die japanischen Sachen, wo ich glaube Mindcheck war, eines von einem Third-Tier-japanischen Team dann zusammengebaut worden, ist irgendwas, wo dann sie versuchen sich mit japanischen Teams an westliche Gamer-Gewohnheiten anzupflegen, ne, und dann Third-Person-Action-Shooter und so weiter und so fort, oder demnächst kommt auch von Sega Binary Domain zum Beispiel, von dem Yakuza-Team, was auch sehr aussieht wie so ein auf Japanisch getrimmter Multiplayer-Shooter im fern Tokyo-Settings mit Robotern. Hast du schon mal gesehen, Trailer von? Habe ich mal gesehen. Technisch fand ich es echt okay, also typischer CGI-Standard. Aber das ist so ein Style, das ist auch meine ganz persönliche Präferenz. Ich gucke mir 10 Sekunden an und bin direkt gelangweilt. Dieses ewige Cyber-Vermischen von Mensch und Technik und mit einer coolen Pose und jemand springt von irgendwo von oben runter, landet auf einem Knie, krank, oh nein, das guckt dann so hoch. Ja, ich kann es alles nicht mehr sehen, wirklich. Also so, ich habe, das habe ich über, genauso wie dieses typische Fantasy-Setting. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich gerade nur zu schnell genervt von Sachen, aber ich habe so das Gefühl, dass sich viele Leute mittlerweile sich an so typische Standards klammern und, ja, und wie immer nur das bedienen, was man ohnehin schon seit 10 Jahren macht. Und da hat, also dieses Gefühl hatte ich nämlich bei Binary Domain auch. Das mag vielleicht ein gutes Spiel werden. Es mag ein gutes Spiel werden, aber ähnlich einfach von der Seite aus. Ich glaube, es wird eine ähnliche Sache wie bei Mindcheck hier. Nicht, dass es jetzt schlecht wird, Binary Domain, aber du siehst, dass es ein Spiel ist, das in Japan entwickelt wird, die aber momentan sehr eingeschüchtert sind, weil die sagen müssen, oh, eure Spiele müssen sich auch im Westen gut verkaufen. Also guck mal, was ihr an Klischees zusammenbauen kann oder warum funktioniert irgendwie etwas. Wie ist es damals hier? Quantum Theory? Das möchte gern Gears of War für... Ja, aber das war ja gar nicht mal so scheiße. Also es war einfach nur lieblos, leider. Jetzt. Ich hatte auch irgendwie eine Zeit lang Spaß, als ich das Quantum Theory gespielt hatte, aber wusste auch nicht, woher der kommt, weil es war schon sehr grottig und es war kacke. Aber es ist so, wahrscheinlich, wenn du es geschenkt kriegst, dann kannst du es mal spielen und wenn du weiter drüber nachdenkst, ist es okay. Ja, es ist halt so ein 15-Euro-Titel, weißt du? Ja. Ey, so, lustigerweise, halt hier war ja letztens irgendwann wieder diese Retro-Börse in Hamburg. Ich glaube, wann waren wir da? Vor 2 Monaten oder sowas? Ungefähr, ja. Da habe ich eine Limited Edition von dem Spiel gesehen. Die war halt scheiß groß und so. Das fand ich super lustig, weil ich das dann fotografieren musste, dass es zu so einem Spiel, was wirklich crap ist, eine Limited gibt. Naja. Aber wir sind ja in 2011. Ja, wir werden da eh noch einen Umbruch in den nächsten Jahren sehen. Mal sehen, ob die Japaner dann auch wirklich mit so einem Stil zurechtkommen. Mindcheck auf jeden Fall sollte man auslassen, weil das ist eines der weniger gelungenen Beispiele. Ein anderes Spiel im Januar rausgekommen, mittlerweile glaube ich diesen oder letzten Monat Free-to-Play geworden, DC Universe Online. Das Online... Ihr das Gesicht sehen müssen, was Trant gerade gemacht hat. Aber Trant, du hast doch ganz groß in der Sendung drin mit hier Pappmaché-Man und Tim damals angezogen? Nicht, ja. Ja. Wie, das war im Januar? Es war im Januar. Im Januar ist es tatsächlich rausgekommen. Als wir die Sendung gemacht haben mit Pappmaché-Man und so, es war doch nicht im Januar. Das Jahr ging schnell vorbei, Wolf. Alter Schwede, ey. Ich werde zu alt für diesen Scheiß. Ja, nee, keiner hat gespielt, oder? Hat's jemand gespielt hier? Ach, natürlich nicht. Natürlich nicht. Also es kam ja nochmal zusammen für ein Online-Spiel, das dann 2 Monate im Jahr nicht gespielt werden konnte, weil PSN down war. Sozusagen war ja auf PS3 hauptsächlich damals nur. Das war dem nicht besonders zuträglich und damit das Spiel überhaupt, was schon von Anfang an nicht gut angekommen ist oder so richtig gut angekommen ist, ist es mittlerweile Free-to-Play und ich glaube, es funktioniert auch besser. Inhaltlich kann ich aber wirklich null dazu sagen. Es sind Superhelden und Online-Sachen, also es passt gar nicht für mich zusammen. Für mich persönlich. DC Universe Online, Two Worlds 2 ist im Januar rausgekommen, unter dem großen Rollenspielwust. Ich habe es leider keine Zeit gehabt, mich da zu investieren. Ich fand es gut, ich habe es über die Weihnachtsferien mitgenommen und habe ich es durchgespielt? Du hast es weitergespielt als wir alle anderen wahrscheinlich. Dummerweise die Angewohnheit, Spiele immer kurz vor Ende wegzulegen. Und bei dem Spiel weiß ich es jetzt gar nicht mehr. Aber ich glaube, ich habe es durchgespielt. Ich war davon positiv überrascht, weil der erste schon ein bisschen schäbig war. Hatte aber auch seine Qualitäten. Den habe ich auch durchgespielt. Und das nimmst du halt gern entgegen, wenn du so Rollenspiele magst. Und es gibt halt gerade kein Skyrim. Gut, und da war das am Jahresanfang war das ganz cool. Also ich fand Two Worlds war deswegen überraschend, weil die Welt verdammt groß war. Bisschen zu leer meiner Meinung nach. Aber es gab viele Städte, viele verschiedene Gebiete und Höhlen und hast nicht gesehen. Und wenn du die Oberlandkarte aufgerufen hast, hast du gedacht, Alter, wie groß ist das denn? Da war nämlich in der Mitte so eine Insel, die war irgendwie bestimmt 4, 5, 6 Mal so groß wie die Startinsel, wo du warst, die aber auch schon groß war. Lass mich jetzt nicht lügen, wie das war. Auf jeden Fall, die Hälfte der Oberlandkarte, die du sehen konntest, war quasi leer, weil die war reserviert für den Online-Part oder für den Multiplayer-Part. Das heißt, du machst am Anfang des Spiels die Karte auf, denkst dir, Alter, wie groß ist das denn hier? Und irgendwann kriegst du raus, ey, da kann ich ja gar nicht hin. Das ist ja gesperrtes Gebiet. Was voll scheiße war. Da gab es einen riesen Aufreger am Anfang. Ja, und zwar völlig zu Recht. Das finde ich eine absolute Frechheit. Das ist ja wohl das Allerletzte. Ja, eine Sache, die dieses Jahr sowieso sehr prävalent geworden ist, dass Inhalte einfach nicht komplett verfügbar sind, ob es jetzt durch so eine Online-Sperrung ist oder später werden wir bei Batman drüber sprechen mit dem ganzen Catwoman-DLC, wo dann Singleplayer-Inhalte einfach ausgeschlossen werden. Oh, es ist ein bisschen sehr, ich weiß gar nicht, was für ein Spiel ich bekomme. Aber selbst dann. Das finde ich ist immer noch was anderes, als wenn du wie bei Two Worlds 2 eine große Landkarte hast und dich auf das große Gebiet freust und dir dann gesagt wird, also du kannst es sehen, du siehst, was drin ist und dir dann gesagt wird, nee, aber das ist nur für mehr Spieler. Du kommst hier nicht rein. Und wenn du so unter chronischem Menschenhass leidest wie ich und niemand niemals online spielst mit irgendwem, dann siehst du die Hälfte des Spiels einfach nicht. Mhm. Nee, also da muss ich echt sagen, da kann ich die Aufregung völlig nachvollziehen. Aber generell war es eigentlich ein... Aber wäre es für dich besser, wenn sie es nicht zeigen würden? Also wenn sie es nicht zeigen? Ja, klar, eben. Ja, natürlich. Ja. Aber sie haben es halt gezeigt. Du hast ein scheiß großes Gebiet gehabt und es war einfach nicht begehbar. Aber ich weiß, aber wenn jemand so dumm dreist ist, mir das erstmal zu zeigen und mir dann zu sagen, Edge, ist aber nicht für dich... Das finde ich schon, also da muss man auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Ich weiß, was du meinst, ja. Also das finde ich, ich fand generell Two Worlds 2, also ich habe es auch mal angefangen und da hat man nämlich wieder diese Überdrüssigkeit. Ich fand nämlich die ganze Welt, fand ich schon sehr, sehr klischeehaft. Ja, also, die war nicht außergewöhnlich. Nee, das war wirklich so Herr der Ringe im Jahr 2011 jetzt nochmal als Videospiel, so das 500. Aber ich meine, so dieses ganze Skillsystem und Waffen, das hat funktioniert, Steuerung war okay, abgesehen vom Pferd und ich habe da auch noch so ein paar Erlebnisse im Kopf, die ich ganz interessant fand. Da gab es auch so Gruften und die wurden von Gruft 1 bis Gruft 2 über bis hin zu 10 wurden die immer verschachtelter und die Gruft 10 war so ein Labyrinth, also es war eine Grabkammer, kann man sich vorstellen wie eine ägyptische Pyramide und es war ein ganz schlimmes Labyrinth, wo du wirklich nach 10 Schritten nicht mehr weißt, wo du hin musst. Und ich habe dann ganz viele Items aufgesammelt und die als Brotkrumen dahingelegt, weil ich sonst nicht mehr zurückgefunden hätte. Und da gab es auch kein Hilfesystem, sowas wie zeig mir den Weg an oder irgendein Radar. Nee, du bist dann wirklich in diesem Labyrinth und musst den Weg finden, als wärst du wirklich da, ohne Hilfsmittel. Also hast du dann gemerkt, ich bin links an meiner Unterbuchse und ja, dann und rechts dann an den Schuhen halt, vorbei. Ich habe dann, genau, ungefähr so, ich habe dann Schilder und Äxte und Fackeln und so ein Zeug hingelegt, um dann den Weg wieder zurückzufinden. Also es war eigentlich schon ein ganz cooles Spiel als Lückenfüller. Hat mir Spaß gemacht eine Zeit lang, kann man echt machen. Das ist ja auch ein generelles Problem, was Wolf angesprochen hat von diesen Success-Titeln. Also auch die Earth-Serie beispielsweise oder halt Two Worlds 2. Das alles so generisch wirkt. Also ich habe immer das Gefühl, wenn sie sagen, okay, wir machen jetzt einen Ork, dann nehmen sie wirklich alles, was Klischee ist. Dann hat er grüne Haut, hat irgendwie einen langen Zahn, einen abgebrochenen Zahn. Und dann, spitze Ohren, muskulös, genau. Dabei aber total stolz und genau, es stolz. Sieht sich so als Herrenrasse, ja, ist immer dasselbe. Eine Narbe und wenn sie einen Ritter bauen, dann haben sie halt diesen klassischen Ritter, so wie jedes Kind einen Ritter malen würde, mit einer glänzenden Rüstung und sowas. Und das ist halt das Problem, das ich habe. Also du hast keine richtigen Charaktere in dem Sinne. Ansonsten, also Two Worlds 1 hat mir sogar schon gefallen. Two Worlds 2 habe ich tatsächlich gar nicht so ausgiebig gespielt. Ich hatte mal reingeguckt, Wolf hat das hier gespielt. Ja, tatsächlich hast du es gemacht. Ja, habe ich. Hat mir sogar ich deck Stunde dich jetzt. Mit oder so. Man konnte da ja auch segeln. Das finde ich auch. Das würde ich in Skyrim auch ziemlich geil finden, wenn es da mehr Wasser gäbe und so. Dann mal schwimmen. Raus aufs Meer wie die Wikinger. Warte auf die Add-ons. Ja, geil, dann vom Ende der Welt runterfallen oder sowas. Ja, segeln. Stimmt. Das wäre super gut. Ja, anstatt unsichtbare Wand einfach runterfallen, tot. Das wäre geil. Aber darunter ist dann noch was von den Dedra-Göttern. Okay. Haben sie darunter irgendwas gebaut? Das wäre so geil. Hey, Skyrim kommt noch. Du fällst auf die Parallelwelt von Skyrim, wo alle Schnurrbärte haben. Ah ja, stimmt, Verena. Ja, Skyrim kommt noch. Haltet euch zurück. Two Worlds, glaube ich, habe ich zuerst gesehen, es war doch aber auch recht erfolgreich, hat mehr als 1 Million Exemplare weltweit verkauft. Ja, es war auch schlecht. Kommt also, ja auch zur rechten Zeit, aber ich glaube, das war schon vor Weihnachten fertig. Also im Grunde könnte man sagen, es sind 2010er Titel. Und ich hatte bei Two Worlds 2, hattest du das auch dran, dass die Bildschirmaufteilung so ganz komisch war? Also bei mir waren ein paar Anzeigen unten, waren so abgeschnitten und ich konnte Ja, aber da gab es ja auch eine Funktion, wo das war das erste Spiel, wo ich das gesehen habe, da kannst du die Anzeigen an den Screen anpassen und frag mich, warum die in Standardeinstellungen abgeschnitten sind. Das braucht keine Sau. Voll ätzend. Sehr, sehr strange. Sehr strange. Das zu Two Worlds. Nächster Titel, auch ein kleines Trans-Special. Sind wir noch im Januar? Wir sind echt noch im Januar, Alter. Ja, wir kriegen es fertig. Ja. Ein kleines Trans-Special. Ich habe es ein paar Stündchen reingespielt. Ist nicht unbedingt ganz mein Metier. Ja. Es war ganz nett gewesen, auf jeden Fall Lord of Arcana für PSP, ein Monster Hunter-Klon von Square Enix. Ja, mehr muss man eigentlich auch gar nicht sagen. Es war eigentlich eher ein schlechter Monster Hunter-Klon, aber die Elemente, die sie damit zu klonen versucht haben, haben halt auch funktioniert. Das heißt, rumrennen, Monster kaputt machen, Loot sammeln und aus diesem Zeug dann halt Rüstungen bauen, oder hast du nicht gesehen? Typisch Monster Hunter ohne die Lizenz zu haben. Ich glaube, ein Nachfolger ist jetzt für die Vita in Arbeit, wenn ich mich nicht irre. Ich habe da irgendwelche Screens auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja. Ich habe es auch wirklich saulang gespielt, also mindestens 50, vielleicht sogar noch mehr Stunden. Dafür war es aber, es war mittelmäßig, dass du es nur 50 Stunden gespielt hast. Aber da ist es, sobald irgendwelche Spiele Elemente haben, die mich ansprechen, dann müssen die nicht mehr super sein. Ja, wie lange hast du nochmal Dynasty Warriors Gundam gespielt? Ach ja, auch. Also mindestens über 100 Stunden. Alter, ey, Trant, du bist so ein Seltsamer. Ich wollte alle Roboter freischalten. Dynasty Warriors okay, aber doch nicht Gundam. Ja, da kommen wir eh noch zu. Genau, da kommen wir eh noch zu. Ein Spiel, was eigentlich Ende Dezember auf PC gekommen ist, im Januar dann nochmal auf PS3, wollte es nochmal anführen, weil es dann der Rest über das Jahres erschienen ist. Back to the Future Episode 1, die Back to the Future Adventure Games. Ich habe das letzte Kapitel noch nicht gespielt, das spare ich mir jetzt für die Weihnachtspause auf. Ich als Fan der Telltale Adventures, ich habe die Sam Max Teile nochmal alle nachgeholt im letzten Jahr und war auch schwer begeistert davon. Back to the Future mit Originalstimmen, also teilweise der originale Doc Brown war mit dabei und jemand, der sehr, sehr nah am richtigen Marty McFly klang, einen neuen Voice Actor, und es war ein schönes, typisches Telltale Adventure, ein bisschen leicht, aber als, ich habe es ja schon oft genug gesagt, Back to the Future, Zurück in Zukunft ist mein Lieblingsfilm aller Zeiten, mein Top 1 Lieblingsfilm, und ich habe sehr viel Spaß einfach mit der Serie gehabt. Könnte Rätsel ein bisschen besser hätten sie sein können, ein bisschen härter, aber ich war rundum zufrieden damit. Aber schön, dass sich jemand noch Mühe gibt. Ja, ja. Also nach so langer Zeit irgendwie mal wieder ein Back to the Future Spiel zu machen, das dann als klassisches Point-and-Click-Adventure, was dann auch noch ziemlich gut ist, vielleicht nicht weltbewegend geil, aber immerhin ganz gut. Das ist ja fast mehr, als wir uns zu hoffen gewagt haben, träumen machen. Absolut, sie hätten es auch locker vergeigen können, was sie zum Beispiel hier, Telltale hat gleichzeitig mit Back to the Future Jurassic Park angekündigt, was jetzt vor kurzem rausgekommen ist, und das ist hier eine komplette Katastrophe geworden. Es ist ein Quicktime-Event-Sammlung geworden, die mit schlechter ruckelnder Grafik, sodass du selbst die Quicktime-Events nicht mehr machen. Klingt nach Mega-CD-Spiel. Ein bisschen. Na, und da hat es mich eher gefreut, dass sie bei Back to the Future schon den vernünftigen Ansatz gefunden haben. Es hat ein bisschen was von Fanfiction gehabt. Ja? Die Story setzt nach den Filmen an und geht schon in ganz, ganz merkwürdige Bereiche mal hier und da. Aber ich habe es, wie gesagt, sehr gern gespielt und ich hoffe da auf weitere Episoden, die dann in der Zukunft mögen kommen. Solange. In der Zukunft. Ja, genau. Nee, ich spare mir jetzt weitere Witze hin. Okay, und jetzt, letzter Titel im Januar. Ich würde auch fast sagen, ich muss nochmal abchecken miteinander. Vielleicht ist es sogar wirklich mein Lieblingsspiel des Jahres einfach. Ich habe es über die Weihnachtspause durchgespielt, damals noch, weil die Preview-Version da war, und ich war echt geplättet. Ich konnte mich einfach nicht wegziehen von der PS3. Dead Space 2. Dead Space 2 habe ich, Wolf guckt mich leicht fragend, aber auch leicht melancholisch an. Nee. Also, ja, ich weiß nicht. Ich kann dazu eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel sagen, weil ich Dead Space 2 leider nicht durchgespielt habe. Alter, ja, ich shame weiß. On you. Irgendwas anderes kam dazwischen und dann, also ein Spiel wie Dead Space, ich will das auch nicht nach einer mehrmonatigen Pause quasi am selben Fleck dann weiterspielen, sondern ich würde es als. Muss von vorne anfangen. Ja, ich bin so irgendwie einer, ich spiel's dann lieber nochmal von vorne. Aber dazu bin ich noch nicht gekommen, deswegen stecke ich in der Mitte fest. Ich fand das auch echt sehr geil, aber mich hat's nicht mehr ganz so gepackt wie der erste Teil. Ja, leider. Was vielleicht auch daran lag, dass das quasi, naja, eben so ein klassischer zweiter Teil war, der nicht wirklich irgendwie was radikal neu gemacht hat, sondern einfach nur so immer so eine Schippe obendrauf gepackt hat. Ja. Also das war schon alles echt sehr stilvoll inszeniert. Die Schockeffekte waren super, Grafik ist nochmal besser gewesen. Sie haben es jetzt nicht versaut, aber mich hat es einfach nicht mehr so dermaßen mitgerissen wie der erste Teil. Also der erste, ich kann mich erinnern, als ich den ersten Teil bekommen habe, ich trage ja Kontaktlinsen eigentlich, und da hatte ich irgendwie ein Problem mit den Kontaktlinsen und ich konnte die nicht reinmachen. Aber wenn ich die nicht drin habe, bin ich kurzsichtig und ich sehe quasi nichts. Also habe ich mir meinen kleinen Tisch vor den Fernseher geschoben, habe mich dann auf den Tisch gesetzt und saß ungefähr so einen halben Meter vor dem Fernseher, weil ich unbedingt auch mit tränenden Augen Dead Space spielen wollte, weil mich das so gepackt hat. Ich fand das so geil. Ich war nach jedem Level heilfroh, dass das scheiß Level endlich vorbei ist und ich ganz kurz mal durchatmen kann zwischen diesen ganzen Schrecken und Terror. Aber ich wollte doch auch echt immer unbedingt weitermachen. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei Dead Space 2 nicht mehr so ganz. Von daher, ich glaube, also Spiel des Jahres wäre es für mich jetzt nicht unbedingt. Ich kann auch gar nicht festmachen, warum mich das auch nicht so geschockt hat. Also ich hatte am Anfang Bedenken, also schon zur Ankündigung, ey, große Station anstatt Raumschiff, das hat mir schon nicht so gefallen, obwohl es logische Konsequenz ist, was willst du denn jetzt noch machen? Dann auch, dass es mehr auf Action ausgelegt sein soll, da war ich skeptisch, und im Grunde ist es auch nichts, was ich im zweiten Teil jetzt begrüßen würde oder begrüßt habe. Ja, es ist alles cool. Ich kann mich auch an keine Erlebnisse mehr erinnern, oder ich kann jetzt nichts mehr rezitieren, ehrlich gesagt. Es gibt noch so ein paar kleine Sachen, die habe ich im Kopf, aber jetzt nicht aus dem Grund, weil sie besonders geil waren, sondern ich habe noch ein paar nervige Stellen im Kopf. Echt schade. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich das mit dem Fabian damals durchgespielt habe. Der kam da frisch hier zu unserem Team, hat bei mir gewohnt, irgendwie zwei, drei Wochen. Nö, Quatsch, wir haben es zusammen durchgespielt, immer mal abgewechselt und haben es dann so auch an zwei Abenden durchgezockt. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich das nicht alleine gespielt habe, weil dann bist du immer so ein bisschen abgelenkt, bist oft auch nur Zuschauer und Ich finde das alles absolut nachvollziehbar. Also beim zweiten Teil, Ich denke mal, der erste damals, ich würde den ersten auch als besser bezeichnen als den zweiten, einfach weil wie Dead Space der erste funktionierte, war frisch damals gewesen. Ne, irgendwann, wenn du Dead Space 1 gespielt hast, du hast dann schon rausgefunden, dass da doch irgendwelche Machinationen dahinter stecken. Wie tauchen die Gegner auf? Okay, ich sehe, da ist ein Luftschacht, also brechen sie da heraus und so weiter. Da war ein bisschen so dieses erste panische Gefühl. Ne? Wenn du das erste Mal Dead Space spielst und dann wirklich ganz alleine dann dort bist und ohne, dass du richtig was hörst, du drehst dich um und da steht auf einmal einer dieser Necromorphs dort. Ne? Oder ja, überhaupt so die ganzen Licht- und Schattenspielereien bei Dead Space 1, sondern auch das Sounddesign. Also Sounddesign ist perfekt. Bei Dead Space 1 dieses Rütteln und Hämmern der Maschinen war, wenn du durch so einen Maschinenraum gegangen bist. Das war also so schlimm klang das ja noch nicht mal bei Silent Hill. Und dadurch, dass sie quasi dasselbe jetzt natürlich logischerweise für den zweiten Teil nochmal gemacht haben, vielleicht noch ein bisschen aufgehübscht, aber dieser ganz große What-the-fuck-Effekt, der war einfach weg. Du hast es irgendwie noch im Ohr gehabt. So. Ja, mir fällt gerade noch diese Freiflugszene ein. Da musstest du ja mal außen an der Station rumfliegen. Das war auch ein ziemlich geiler Moment, muss ich sagen. Wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, weil einfach der Effekt in Dead Space 1 gemacht, der wurde natürlich nicht repliziert mit dem zweiten. Dead Space 1, finde ich, ist eins der wieder mal ein Kunstwort hier zu benutzen, Gamer-Kunstwort, ein immersives, wirklich sehr einnehmendes Erlebnis, weil so richtig reinversetzt mit keinen... Die Immersion repliziert sich metareziprok. Genau das, ja. 8 von 10 Punkten. Bist du's, Jörg? Ich schreibe da noch eine Kolumne drüber. Ey, ich glaube, vielleicht war auch ein bisschen das Problem, dass Dead Space 2, also für mich, von meinem persönlichen Game-Empfinden, kam auch ein bisschen zu schnell. So, also ich, war ja, fand ich schon. Zwei Jährchen waren es. Ja, aber ich weiß nicht, also ich fand Dead Space 1, irgendwie, das hat so eine Duftmarke hinterlassen und das war noch so präsent, dass ich mir gewünscht hätte, dass man das vielleicht noch so ein bisschen länger abkühlen lässt und noch so ein bisschen, noch ein Jährchen länger sacken lässt und damit Dead Space 2 rauskommt. Also ich fand, das waren schon noch so die Ausläufer von diesem Dead Space Impact, den man gespürt hat, aber für mich persönlich hätte es auch noch echt ein Jahr dauern können. Stimmt, noch eine Änderung, dass Isaac spricht, war ja auch nochmal sowas, wo man skeptisch war am Anfang und das hat jetzt auch nichts geholfen. Also ich sag mal, die ganzen Änderungen... Aber das hat auch nichts zerstört. Ja, nö, eigentlich nicht wirklich. Würde ich zerstören ist zu drastisch, aber ich brauche den nicht als redenden Helden. Ich fand das so gut, wie es im ersten war. Vielleicht hatten sie ein bisschen Angst davor, dann irgendwie irgendwann mit Halo verglichen zu werden, dass die Leute irgendwie schreiben, ach guck mal, oh, jetzt probieren sie noch so einen mysteriösen, gesichtslosen Helden ohne Stimme zu etablieren. Halo habe ich nicht und das Gesicht hast du direkt am Anfang von Halo, von Dead Space 1 natürlich gesehen. Ja, nein, ich meine so von der Wirkung, die man so hat. Was den Charakter angeht, habe ich eher an Gordon Freeman gedacht, weil du die Person ja im Prinzip kennst. Wie er aussieht, aber er redet halt einfach nicht. Dead Space 1 war ähnlich kompromisslos wie das erste Half-Life, einfach, dass du alles aus der Perspektive des ersten, also des von Isaac gesehen ist, natürlich Third Person statt First Person, aber es gab keine Schnitte und es gab keine Cutscenes per se und es wurde dann nicht irgendwo anders hingeschaltet, sondern du hast wirklich alles aus der Sicht dort gesehen, damit wurde natürlich gebrochen im zweiten Teil, du hattest jetzt einen Isaac, der richtig spricht, du hattest wirklich Cutscenes gehabt mit Schnitten und anderen Kameraperspektiven, deshalb meine ich, da ist er ein bisschen, der war nicht ganz so konsequent, der zweite Teil in der Hinsicht, weil da ein paar Gamer-Zugeständnisse gemacht worden. Es wurde viel verglichen. Ich meine, die Analogie finde ich da auch ganz passend, wenn du den ersten Alien-Film und den zweiten Aliens-Film nimmst. Ja. Der erste ist wesentlich stimmungsvoller. Der zweite packt dafür aber den Action-Quotienten und die Dramatik dann ordentlich hoch. Und ich bin sowieso Alien-Fanfilm, Alien-Spiele, Weltraum-Horrorspiele-Fan absolut. Und die Formel hat richtig bei mir genau gegriffen. Es war richtig ein Action-Feuerwerk. Die Szenen, erinnerungsvoll, du hast diesen Gang draußen erwähnt. Es gab auch die eine Szene mit dem Auge, die ich nicht dann erläutern will. Ekelhaft, es gab inhaltlich wirklich echt schöne Geschichten. Die Story, wo sie hingegangen ist, hat auch gut gespielt, meines Erachtens. Das Einzige, wo ich persönlich sagen würde, was mir dann nicht so gefallen hat, die Endgegner waren nicht besonders toll. Es gab nicht mehr so viele. Das waren sie in Dead Space 1 aber auch nicht. Ich finde, Endfight von Dead Space 1 finde ich richtig lahm. Das war ein totaler Downer für mich. Aber er sah geil aus. Und ich fand den Endkampf vom zweiten Teil, der war... Ah, nicht spoilen. Ich habe noch nicht spoilen. Egal, ich sage einfach nur, dass er mir nicht gefallen hat. Der war überhaupt nicht schön. Er war anders auf jeden Fall. Und auch der Gang zum Endkampf hin. Vielleicht. Das von wegen den Nervstellen, wo du gesprochen hast. Genau, das war auf jeden Fall einer davon. Oh, aber, das fällt mir gerade ein. Kann man vergleichen mit dem Ende von Halo 1 in Sachen Nervigkeit und... Ja, ich werde es auf jeden Fall auch nochmal spielen. Jetzt gerade habe ich auch ein bisschen Bock drauf bekommen. Ich auch, ich will es auf jeden Fall nochmal ordentlich nachholen. Und ey, aber eins wollte ich nur sagen, was ich bei Dead Space 2 viel besser fand als bei Teil 1, obwohl er da auch schon super war, war der eigentliche Anfang. Ich fand die erste Szene in Dead Space 2, wo du da quasi vor dem Psychiater sitzt und dann wird zum einen wird sehr clever nochmal kurz rekapituliert, was im ersten passiert ist. Ja. Und du siehst dann halt so, hinter der Figur sieht man dann halt so ein Traumbild, was im ersten Teil passiert ist. Gemacht, so eine typische Rückblende. Und dann löst sich aus dem Bild, löst sich aber das Bild deiner toten Freundin, löst sich und tritt so aus diesem Traumbild heraus und klettert dann so auf den Tisch drauf, so auf den Tisch und guckt dich dann so aus toten Augen an. Alter, das fand ich, boah, ich krieg Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Das fand ich mit den geilsten Einstiegen in Horrorspielen, den man sich denken kann. Das fand ich perfekt, das war super. Ja, auch generell, wie du danach dann gerettet werden sollst. Du bist ja in dieser Zwangsjacke, oder? Ja, also wir spoilen nicht viel, das ist direkt der Anfang. Genau, das ist ja direkt der Anfang. Also ich meine, das sind die ersten zwei Sekunden. Da werden gleich Duftmarken gesetzt. Das erste einfach, wo die Grafiker dann nochmal sagen, schau mal, was wir können, und sich der Typ vor dir in ein Monster verwandelt. Genau, das war so ein Moment, wo ich dachte, wow, krass. Und dann ging es auch raus irgendwie, und du hast auch gar keine Zeit nachzudenken. Nee, du musst einfach nur flüchten. Und das fand ich total geil, dass du nicht in der Täterrolle bist im Prinzip, sondern in der Opferrolle. Genau. Und halt flüchten musst. Das fand ich total geil. Sehr viele Stellen sind absolut mit diesem Adrenalin gefüttert, dass du eben wenig Gelegenheit hast. Ich habe weniger Angst. Ich habe nicht wirklich Angst bei dem zweiten Fund, bei dem ersten schon, aber dafür, dass Adrenalin und das Pacing ist einfach so sensationell und explosiv. Und man erschreckt sich halt relativ oft. Und man erschreckt sich nicht mehr. Man kennt eben, wie es funktioniert. Du weißt, das ist einfach so Monster-Closets, dann sind die dann auseinanderbrechen. Habt ihr bei dem Multiplayer-Modus gespielt? Nee, den habe ich komplett weggelassen. Der ist, also aber die Idee, die fand ich ziemlich cool. Also das fand ich einen sehr relativ frischen Ansatz. Also ich fand die Idee, dass du quasi zwei Teams hast zwischen den normalen Menschen und den Aliens, so ein bisschen wie in Left 4 Dead, ist jetzt auch nicht mehr so ganz originell, aber hätte ich besser gefunden als so eine achtköpfige No-Name-Truppe von irgendwelchen Söldnern, die dann halt Capture the Flag gegeneinander spielen. So. Das hätte ich jetzt relativ öde gefunden. Das ist auch in Deutschland geschnitten. Der Mehrspielermodus. Stimmt, das Einzige, was in Deutschland geschnitten ist. Ne? Okay, kein Friendly Fire. Was wissen wir denn über den dritten Teil? Was ich schlecht fand, oder was ich schlimm fand, war die Werbekampagne davor. Also die ging mir hart auf die Eier. Ja, die war echt geil mit den Müttern. Ja, also sie war sehr gut. Sie war gut, aber irgendwie sie ging mir halt... Sie ging dann in die falsche Richtung eigentlich, fand ich. Na gut, die EA hat so. Immer sehr... Also wenn ihr noch an das hier... Nee, wie, doch, bitte, Trant, bedient dich. Das ist extra cremig, steht drauf. Wovon reden die Jungs? A, Schokolade, B? Zu Dantes Inferno zum Beispiel mit hier, dieses Spiel wird verboten, und hier das Wii-Kreuzigungsspiel oder was. Die fand ich zum Beispiel recht lustig, weil sie einfach so einen gewissen, weißt du? Ja, ich weiß, also EA hat versucht, da ein bisschen werbemäßig einige Sachen auszulösen. Für manchen klappen die Sachen eher, für manchen eher weniger. Ich fand es jetzt auch nicht besonders störend. Also dadurch mag alles, was in Richtung Dead Space ist. Ich fand den Ansatz eigentlich relativ originell. Ja, der Ansatz war schon originell, aber das hat das Spiel so reduziert auf diese Gewaltdarstellung, und das ist es ja nicht alleine. Also klar, ohne Gore kommst du bei dem Spiel nicht aus, aber das hätte auch jedes andere 0815 Horror. Der hätte auch Mortal Kombat sein können, da hätte es besser gepasst. Das Spiel richtet sich halt auch an Erwachsene. Warum soll meine Mutter sich aufregen, dass ich ein Spiel für Erwachsene spiele? Ja, aber ihr betrachtet das aus der Sicht von jemandem, der schon weiß, wie Dead Space ist und was Dead Space ausmacht, nämlich nicht nur die Gewaltszenen, aber so Werbung ist ja potenziell dazu da, auch neue Gruppen zu erschließen, und quasi dann über so eine psychologische, oh, es ist alles schlimm, ich erschrecke mich, und eklig Schiene zu gehen, finde ich so gesehen cleverer, als jetzt so einen atmosphärischen 45-Sekunden-Trailer zusammenzuschneiden, was halt jeder macht, und zu sagen, irgendwie, das ist jetzt hier das grusigste Spiel aller Zeiten. Das habe ich einmal alle zwei Jahre kommt irgendwie das grusigste Spiel aller Zeiten. Also, ey, man kann sich drüber streiten. Ich fand die Werbung aber okay. Wie gesagt, Dead Space 2 nicht unbedingt das gruseligste Spiel, aber eins meiner Lieblingsspiele und für mich auch ein guter Abschluss des Januars. In Richtung Februar ging es dann relativ weiter mit Spielen, die versucht haben, groß zu sein, es aber nicht so ganz geschafft haben. Test Drive Unlimited 2 rausgekommen dort. Fand ich persönlich recht enttäuschend, muss ich sagen, oder? Also ich fand es nicht enttäuschend, ich fand es okay. So sehr der erste Teil. Apollo-mäßig, ja, eben. Ja. Also den ersten Teil, den fand ich besser. Das ist so ein bisschen das Dead Space-Prinzip. Eine Sekunde kurz. Also das Dead Space-Ding. Der erste Teil hatte für mich halt das ein bisschen was Neues, so ein Open-World-Gefühl beim Autofahren und sowas. Und im zweiten Teil war es einfach nur so, ja, okay, man fährt jetzt als Prolet durch die Gegend und muss irgendwelche anderen Proleten mit Proletscheiße beeindrucken. Was haben, also, was haben die denn damit gezweckt? Das war das jetzt ernst gemeint? Also wir wissen es doch immer noch nicht, weil ich kann das nicht ernst nehmen, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Entwickler das aus objektiver Sicht geil fanden. So, ey, Leute, hier haben wir ein richtig stylisches Spiel abgeliefert, da kann uns keiner das Wasser reichen. Guck dir unsere Charaktere an, guck dir unsere Musik an, unser Flair. Das ist top. Das können die doch nicht gemeint haben. Aber das denke ich bei jedem Film von Michael Bay. Es ist exakt das, was ich mich frage. guckt er sich es am Ende wirklich an und denkt, okay, das ist jetzt wirklich mal ein richtig geiler Film. Ja, aber das ist nochmal anders, weil es ist nicht einfach, genauso gut frage ich mich, warum die Amis irgendwelche Karamellriegel essen, die selber schon 5 Kilo wiegen, weißt du, aber da scheint es ja anzukommen und bei Michael Bay Filmen ist das ähnlich, die sind ähnlich fetthaltig, weißt du, wie ich meine? Und nur das Zeug aus Test Drive Unlimited 2, das kann ich mir unglaublich vorstellen, diese Gummipullis, ey, oder? Und vor allem, dass du kannst eben wirklich die komplette Prolo-Schiene abfahren, dass du kannst zum Schönheitschirurgen gehen, dir eine neue Nase machen. Echt und jetzt? Ja, ja. Was soll das denn, oder? Ey, Jersey Shore, das Spiel kommt demnächst. Ja, es ist wirklich sehr, sehr Jersey, ich kann das Sport nicht aussprechen. Jersey Shore, wirklich sehr in dem Stil. Guten Tag, Ede. In dem Stil gewesen und Test Drive Unlimited eher ein unglücklicher Versuch, eine Reihe in irgendwie zeitaktuell auf jeden Fall dort zu machen. Also Test Drive Unlimited 3 rechne ich nicht mit, ganz ehrlich. Also ich habe mich aber auch drauf gefreut, weil wie du, Chris, fand ich auch den ersten geil und ich mag das, wenn so ein Open-World-Rennspiel-Konzept funktioniert, weil wenn ich beim ersten Teil nur dran denke, da gab es ein Rennen um die ganze Insel und das hat, glaube ich, 2 Stunden gedauert und das war halt nur eine Strecke. Wie geil ist das? Ja. Hat echt Bock gemacht mit Verkehr und das Gleiche ist ja dann auch beim Zweier möglich gewesen und es gab noch eine neue Insel mit Ibiza, nochmal so eine scheiß Auswahl. Also da hätte es 1000 andere Sachen gegeben können, die geiler wären. Aber da so als Ironie hätte ich es lustig gefunden, über Ibiza mit dem Venga Boys im Radio als braun gebräunter Schönling mit neuer Nase herumzucruisen. Also das hätte wieder lustig für 5 Minuten. Ich finde, das alte System hat immer noch funktioniert, aber ich fand es auch nicht wirklich super. Leider. Ja, das zu Test Drive Unlimited 2. Ein weiterer Titel, den ich leider verpasst habe, weil er im ganzen Online-Wust dann für mich untergegangen ist, Stacking, war ja das Spiel von Dings da, von Double Fine gewesen. Ich habe kurz überlegt, was das war. Ey, das war eigentlich ziemlich cool, ohne Scheiß. Ja, kannst du mal erklären, worum es da ging, Wolf? Also jeder kennt ja diese, wie heißen die? Babuschkas. Heißt die Matroschka? Matroschka-Figuren, Babuschka, Matroschka. Diese russischen, ihr wisst schon, diese russischen Holzfiguren, wo man quasi eine Frauenfigur in eine jeweils größere Frauenfigur steckt und dann hat man quasi wie so eine Zwiebel so 8 Schichten von Frauenfigürchen, die ineinander stecken. Und das hat Tim Schäfer so als Spielprinzip genommen, dass man eben so quasi mit so einem Holzpüppchen, was man selber spielt, kann man sich quasi andere Holzpüppchen einverleiben und bekommt dann so ihre Fähigkeiten. Also der ganze Stil ist wie in so einem 20er-Jahre-Stummfilm so ein bisschen gehalten, so ein typischer Vintage-Look. Mhm. Also alles sehr auf alt und altertümlich gemacht, so ein bisschen nostalgisch. Und man hat halt diese Möglichkeit, wie eben sich die Fähigkeiten anderer Figürchen anzueignen und muss dann so verschiedene Rätsel lösen. Also natürlich kommt dann nur eine ganz spezielle Figur am Bahnhofswärter oder so vorbei. Und dann muss man sich halt diese Figur unter diesem ganzen Puppenmeer muss man sich dann suchen. Das ist eine relativ offene, frei begehbare Welt. Das ist wie ein Jump'n'Run, nur dass eben der Fokus da nicht auf dem Springen und Hüpfen und Sammeln liegt, sondern wirklich darauf, die verschiedenen Figürchen zu bekommen und ihre Fähigkeiten zu nutzen. Es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Ich glaube, Double Fine ist weggegangen von so größeren Releases, nachdem Brutal Legend ja nicht ganz so gut angekommen ist. Und die haben sehr, sehr viel kleinere und vor allem Download-Titel rausgebracht. Costume Quest im letzten Jahr gewesen, dieses hier Stacking. Ja, Costume Quest war super. Das fand ich richtig niedlich. Ja. Schön von Haus zu Haus. Also Stacking. Ich weiß nicht, was es gerade kostet, wenn man sich's runterladen will, aber wenn das irgendwie mal im Angebot sein sollte und die kriegt das für weiß nicht, 2 Euro oder so, okay, vielleicht ein bisschen mehr wird's kosten. Kann ich es echt nur empfehlen. Also ich fand's wirklich sehr angenehm, es hat einen sehr frischen, authentischen Look. Ich mag generell Tim Schäfer so und seine Art, wie der Spiele macht. Ich finde es cool, dass er verschiedene Dinge mal ausprobiert und seinen Ansatz jetzt nicht nur ein großes Spiel alle 3 Jahre, sondern pro Jahr 3, 4 kleinere zu machen, weil er da einfach besser experimentieren kann und die Fallhöhe nicht so groß ist, finde ich genau den richtigen. Also ich finde, das ist so ein Typ, den unterstütze ich einfach gern. So, ich gucke mir gerne seine Spiele an. Ich finde die vielleicht nicht alle so super wie Psychonauts. Das wird, glaube ich, auf ewig so sein eigenes Meisterstück bleiben. Aber mir gefällt es mal sehr gut, was er macht. Also ich kann es echt nur empfehlen, Stacking, wenn ihr zumindest mal eine Demo in die Finger bekommt, mal runterladen und antesten. Ich glaube, das kann ein paar Leuten ziemlich gut gefallen. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Gab es auch eine Zeit lang, glaube ich, umsonst im PSN, wenn du PS Plus oder so PSN Plus geholt hast, konntest du umsonst runterladen, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da auch demnächst wieder welche Angebote zum Holen. Beim nächsten PSN down. Ja, wenn es dann wieder komplett down geht, kann man sich da dann... Wir arbeiten dran. Verplappert. Genau, zwei Spiele brauchen wir nicht lange darauf eingehen. Die sind thematisch ein bisschen ähnlich nah dran. Den ersten habe ich länger gespielt als den zweiten. Knights Contract für die PS3 und, oh Gott, Trant, ne? Weißt du noch, wie es hieß? Trinity Souls of Zil-Ol. Du hast, glaube ich, den zweiten gespielt ein bisschen. Ne? Das sind beides japanische Action-Adventure-Slasher, also so das Standard-Genrigste vom Standard-Genre. Mhm. Wobei das Trinity eher so ein Action-Rollenspiel ist. Ja, hatte Städte als Menüs und dann bist du so in Dungeons gegangen und hast zu dritt große Gegner kaputt gekloppt. Genau, ne? Ja, mit zwei KI-Kameraden und also das Souls of Zil-Ol, ich hätte es gespielt, wenn nichts anderes da gewesen wäre, weil es hat, ich sag wieder, es hat die Grundelemente, die ich auch vertrage, so Kämpfe, Experience Points und Loot und so ein Scheiß, aber ach, das brauchst du wirklich nicht spielen, ganz oldschoolig. Ja, Knights Contract selbst, Knights Contract ist eine Action-Adventure-Version von Faust gewesen, wo die Geschichte von Faust reinterpretiert wurde, als wenn Faust ein großer Muskelmann wäre und Gretchen das ein gar keinen Sinn alles. Und Gretchen eine heiße blonde Frau ist, die Heinrich hieß der Held ja nicht Faust. Aber das ist doch der Vorname von Faust. Faust nicht? War der Böse. Achso, nein, warte mal. Die Figur Gregor erzählt wieder alles nein, falsch. Nein, die Figur von Faust wurde in den Haupthelden aufgeteilt und in den Bösewichten sozusagen. Japanische Philosophenscheiße, auf jeden Fall. Alles ja, sehr, Kojima seine Finger im Spiel. Alles sehr, sehr verquert vom Stil her, fand ich es ansprechend, weil vor allem ich auf diese schräge Japano-Scheiße dort stehe. Spielerisch ist ein bisschen dröge, wenn man die normalen Kämpfe dort hat. Und es hatte sehr, sehr viele unfaire Stellen. Du musst die ganze Zeit Gretchen beschützen, beschützermissionsmäßig. Und die stellt sich relativ dumm an. Und ein anderes meiner Hasselemente, Endboss-Finds mit Quicktime-Events, wenn du die nicht schaffst, dass die Energie wieder regenerieren, ist auch mit dabei. Oh, ey, Kardinalsfehler. Eben. Das geht gar nicht. Bring das mit einer Beschützermission zusammen und das ist ein Titel, der dann leider wirklich sehr, sehr viel Potenzial verspielt, den die durchgeknallte Geschichte eigentlich gehabt hätte. Da muss man sich dann wieder fragen, ey Leute, wolltet ihr nicht, dass man euer Spiel mag und spielt? Also es gibt so manche Designfehler, so wie das zum Beispiel. Eine Beschützermission kombiniert mit dieser Endgegner bekommen ihr Leben zurück. Wenn du dann noch dazu Levels hast, wo die Gegner ewig respawnen, dann hast du quasi echt das Spiel... auf Zeit. Auf Zeit, unter Wasser, dann hast du, glaube ich, das Spiel aus der Hölle. Also manchmal frage ich mich irgendwie, so bei so einem Testprozess, hat da keiner gesagt, ey Leute, das geht mir hart auf die Eier gerade, so, das ist doch nicht geil. Es ist schade. Game Republic Studios gemacht hat unter anderem Folklore und Genji und solche Sachen rausgebracht. Die sind daran eingegangen an dem Spiel, also das Studio gibt es nicht mehr. Und Das Gesetz des Stärkeren. Schlussakkord in Moll, sozusagen, ja. Für die leider gewesen. Sad Trombone. Ein Spiel, wo ich sehr, sehr viel Zeit investiert habe, auf dem DS. Ah. Schon wieder? Schon wieder auf dem DS, ja. Ich habe sehr, sehr viel Handheld gespielt dieses Jahr. Was, Chris, kannst du keinem der Spiele was sagen, weil du die alle nicht gespielt hast? Nein, weil bisher waren echt nur so Spiele, so von den 10 Spielen waren bisher 3 da, die irgendwie halbwegs... interessant waren. Gregor der Rest, spricht halt der nicht Rest über halt den Mainstream. Der Rest sind, die guten Sachen. Die, ja. Die sind ja auch erst im Februar. Und Gott sei Dank. Aber wie ich gesagt habe, vor 8 Uhr abends auch nicht raus. Wie ich ja gesagt habe, im Juli wird es erst spannend. Ab Juli. Vielleicht können wir außerdem spielen wir nicht immer alle nur das, was uns gefällt. Genau. Wir spielen auch mal Scheißdreck. Ja, genau. Ja. Dazu zählt aber nicht das nächste Spiel. Das ist eine Überleitung, mein Freund. Ein Dragon Quest 6 auf dem Nintendo DS. Dragon Quest VI, einer der wenigen Teile der großen Rollenspielreihe aus Japan, die nie vorher im Westen erschienen sind, kam auf dem Super Nintendo Anfang der 90er. Ey, frag mich, ich hab voll Ahnung von Dragon Quest. Blauer Schleimtropfen, alles was ich weiß. Kam Anfang der 90er raus, Dragon Quest VI, ursprünglich jetzt umgesetzt auf dem Nintendo DS, hat eine Zeitreise-Story, Paralleldimensionen mit schon wieder mit Geistern und Toten, sehr, sehr viel zu tun, aber ist ein klassisches Japaner-Dragon Quest-Rollenspiel. Ich habe mich gefreut, weil ich das einzige Dragon Quest-Spiel ist, was ich bisher nicht kannte, weil es jetzt erst endlich offiziell dann auf Englisch und Deutsch erschienen ist und auch sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr viele Bahnfahrten. Ich war in London damals gerade unterwegs auf einem Event und ich musste da mehrere Tage in London, musste immer eine Stunde in die Stadt reinfahren und eine Stunde rausfahren und da habe ich relativ viel Dragon Quest währenddessen gespielt. Alleine so 7, 8, 9 Stunden allein mit Bahnfahren damit verbracht. Deshalb habe ich es auch noch gut in Erinnerung. Das ist echt furchtbar in London, das Bahnfahren. Ist wirklich nicht besonders schön, vor allem wenn da irgendwie die Haltestellen so Cockburn heißen und dich dann kaputt lassen, wenn ihr das alle... Man sieht die ganze Zeit nur so einen kichernden Gregor. Ja, keine verrührte Miene und ich sitze da und kicher mir in den nicht vorhandenen Bart dann dort rein. Cockburn, lol. Ja, Dragon Quest VI, echt cool für Leute, die Rollenspiele dort mögen. Nächstes Spiel, von dem jetzt mittlerweile schon der Nachfolger rausgekommen ist vor ein paar Wochen, Marvel vs. Capcom 3. Ja, stimmt, gibt's das auch. Sehr gut, mal, ne? Da bin ich jetzt auch endlich mal drin. Ist Thema. Ist schon geil, ne? Ja, ist schon geil. Endlich darf ich mal was sagen. Und zwar waren tatsächlich richtig... Okay, nächstes. Ja. War tatsächlich richtig, richtig guter Prügler, kam aber in meinen Augen nicht an Street Fighter 4 zum Beispiel. Es ist auch ein anderes Konzept. Also es ist halt ein ganz anderes Konzept. Du hast drei Charaktere, die du abwechselnd halt in den Teamfight-Kampf schicken kannst. Das ist ein bisschen wie bei Tekken Tag Tournament, so kann man sich das vorstellen. Ja, aber cool. Es gibt noch Kombinationen untereinander. Du musst halt bestimmen, welchen Kampfstil jede der Figuren benutzt, wenn eine andere Figur sie reinruft und sowas. Hat ein bisschen taktische Tiefe, ist aber, ich glaube, für europäische Augen, die nicht an das ganze Effektgewitter gewöhnt sind, extrem unübersichtlich. Also es ist extrem unübersichtlicher Kampfsport quasi. Also Ergibt wenig Sinn für Europäer. Ja, genau. Das Problem bei Marvel vs. Capcom ist so ein bisschen, dass man auf den ersten Blick das sehr schnell als so total überladenen Button-Masher abtun kann, der mit Geschicklichkeit und Fähigkeit, Fingerfertigkeit nichts zu tun hat. Also das ist wirklich sehr leicht drauf zu gucken und zu denken, okay, irgendjemand drückt drei Knöpfe und auf einmal gibt es eine halbminütige... 8-Millionen-Hit-Kombo, ja. Genau, 8-Millionen-Hit-Kombo, die 6 Bildschirme groß ist, so, ist jetzt für mich kein klassisches Prügelspiel. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt und so ein bisschen reinfuchst, sieht man, dass da schon durchaus ein bisschen Skill und Finesse gefragt ist. Aber es erfordert erstmal so ein bisschen Arbeit, so die ganzen Feinheiten kennenzulernen und eben sich nicht drauf zu beschränken, einfach nur wüst rumzukloppen. Was auf der anderen Seite ist, deswegen finde ich das Spiel vielleicht dann auch doch wieder so gelungen. Es kann auch Spaß machen, wenn man eben doch nur rumkloppt und sich einfach mal so ein bisschen in den Figuren ausprobiert und ein bisschen rumspackt. Dann kann es durchaus Spaß machen. Aber es bietet schon mehr. Es muss halt nur so ein bisschen erst gelernt werden. Ja, das ist der Gegensatz eben zu einem Street Fighter. Ich kann das Beispiel gerne liefern. Mein Bruder spielt immer noch kompetitiv Street Fighter. Ist gerade, glaube ich, mit Balrog auf dem PC Platz 300 auf der Welt oder irgendwie sowas online. Und ich habe ihm Marvel vs. Capcom gegeben und er hat gesagt, er hat es gespielt und gemeint, nee, damit fange ich nicht erst an, das macht mir Street Fighter kaputt, weil er dann andere Skills, du musst es anders spielen, du kommst vor allem dann auch einfacher rein, sagen wir dort, aber das Timing ist komplett anders und nicht so präzise, als wie du es bei Street Fighter brauchst. Und deshalb stimme ich mit dir da überein, Wolf, dass du vor allem auch Leute da dran holen kannst. Du kannst es als Button-Masher spielen, musst es nicht unbedingt, aber für Multiplayer setzt jemanden jetzt in Street Fighter 4 gegen einen Street Fighter 4 Crack ran, ja, der haut ihn randvoll kaputt perfekt. Ja, weil er dann alle randvoll kaputt haut er ihn. Ich habe das irgendwie auch nie, ich habe den Zugang nie gefunden. Also Marvel vs. Capcom gibt es ja schon länger, sieht man an der 3. Ja. Und die waren mir schon immer zu überladen. Das sah immer ganz geil aus, aber ich habe auch nie gerafft, was da gerade passiert oder was ich machen muss. Und Der Wahnsinn ist einfach Programm. Wenn du filtern kannst, diesen Overload an so Grafikexplosionen, wenn du weißt, wo du da einmal durchschauen kannst und vor allem der Spaß an den Charakteren, wo da Charaktere zusammenkommen, die normalerweise nie in einem Spiel sehen würdest. Mittlerweile im Neuen kannst du mit Phoenix Wright, mit dem Anwaltscharakter gegen Nemesis aus Resident Evil kämpfen und solche Sachen. Also, Einspruch. Genau, Objection einfach dagegen knallen gegen den T-Virus. Das passiert nur in einem Marvel vs. Capcom, aber natürlich, glaube ich, für Hardcore-Prügelspieler ist Street Fighter oder Super Street Fighter 4 Arcade dieses Jahr rausgekommen, dann eher die bessere Wahl. Ja. Ich finde aber, genau das macht für mich sogar eigentlich noch den größten Reiz am Marvel vs. Capcom aus, das sind nämlich einfach die Figuren. Also ich finde, wir alle sind ja alte Gaming-Säcke, ne? Wir machen das ja schon ein paar Jahre und Jahrzehnte und wir haben ja eine Beziehung zu vielen von diesen alten Capcom-Charakteren. Also wenn die dann halt irgendwie Arthur aus Ghouls and Ghosts ausgraben und dann noch den roten Goblin aus Ghouls and Ghosts, wie heißt der nochmal? Der hat doch auch einen Namen. Wie heißt der nochmal? Der hat doch auch sein eigenes Gameboy-Spiel. Firebrand. Hieß der so? Der Demon's Quest hat er gehabt. Genau. Und der hier hieß Firebrand? Und Gargoyle's Quest auf dem, Firebrand heißt er. Firebrand, ich dachte, er hat einen anderen Namen. Ja, und dann irgendwie, wenn Strider noch ausgepackt wird und dann irgendwie Phoenix Wright und sowas. Das reizt mich so, ich freue mich eigentlich jetzt schon auf den nächsten Teil, nur um zu sehen, welche Figuren die diesmal reingebaut haben. Ja, einfach wie die Specials dann auch durchgeknallt verbauen. Ja, alles. Genau. Also ich finde das immer, dass das so ein bisschen so ein netter Fanservice ist. Genau, dass das richtig geil gemacht war. Beim Dreier gab es ja dann auch Chris Redfield zum Beispiel, der ist mir positiv in Erinnerung geblieben, weil die Soundeffekte 1:1, die waren aus Resident Evil. Also eben, wenn er die Knarre feuert oder sowas. Auch den Rocket Launcher, da hast du nur bei dieser Spezialattacke sofort einen Backflash gehabt an die alten Resident Evil Spiele, weil sie akustisch einfach super getroffen waren. Also die haben sich da schon wirklich viel Mühe gegeben. Was war das? Hört sich nach einem Crumbush an. Ja, Marvel vs. Capcom 3. Einmal kurz, damit ich die abgefrühstückt habe. Meine Handheld-Titel. Alter, Gregor. Ey, Handheld war super dieses Jahr. Tactics Ogre. Hab ich Remake, auch gespielt, ja. Ja, Remake des Final Fantasy Tactics Vorgängers für PSP mit neu überarbeiteter Grafik. Rundenbasiertes Strategierollenspiel. Eins der besten, die gemacht wurden, und im Remake sogar noch einen Tacken besser. Man muss sich aber auch dann klar werden, das ist ein Spiel, was ursprünglich mal 94 auf dem Super Nintendo rauskam und jetzt in einer neu aufgewerteten mit neuen Cutscenes versehenen Version auf der PSP da nochmal drauf. Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Hat eine relativ ernsthafte Story, von wegen Krieg, Tod, Verderben, alles drum und dran. Ey, aber die musste ich immer wegklicken. Ich kann Textboxen einfach nicht mehr sehen. Am Anfang habe ich mir noch Mühe gegeben, dem Ganzen zu folgen, weil ich schon gemerkt habe, das ist komplex und durchdacht erzählt worden. Irgendwann hast du keinen Bock mehr, weil du auch nicht mehr folgen kannst. Und es ist mir scheißegal, wer hier wen angreift und mit wem sie jetzt ein Bündnis eingehen müssen. Ich will einfach nur die Kämpfer haben. Ja, dafür sind die Kämpfer aber auch gut genug, dass du es nicht unbedingt auf Story spielen musst. Ja. Ich finde, unter den rundenbasierten Japanisch-Strategie-Rollenspielen ist es eines der besten, noch einer meiner Top-Titel des Jahres. Andere Spiele haben Leute eher weniger gespielt. Das hat mich leider leicht enttäuscht. Radiant Historia auf dem DS. Ich sehe nur Fragezeichen überall auf Linken. Manchmal glaube ich, Gregor, du suchst dir doch mit Absicht die absolut unbekannten Nischendinger aus, damit du am Ende des Jahres dann aufzählen kannst, was du alles Krasses gespielt hast. Da würde ich eher sagen, Wolf, nur weil du es nicht kennst, muss es nicht Nische sein. Nein, ich weiß ja. Auch die Tactics Orga, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wenn ich es gespielt hätte, hätte ich es auch geil gefunden. Ich fand ja auch Shining Force damals super. Also, weißt du, diese rundenbasierte Strategie, ich finde das ja eigentlich schon cool, ich habe es nur einfach nicht gespielt. Genau, ich will dir nur kurz erwähnt haben, deshalb gehe ich auch nicht allzu weit dann dort rein, einfach damit es dann nicht heißt, ihr habt aber das hier wieder vergessen, ihr Noobs. Und dann haben wir wieder nur 4 Stunden, um über Call of Duty zu reden. Genau. Das ist nämlich das beste Spiel, wo geht. Genau, wir nehmen dann die Call of Duty, die wertvolle Zeit weg. Und das ist ein bisschen schade eben. Warum bin ich dann alle hier? Sterben am Ende. Chris ist spontan nicht mehr interessiert. Ja. Radiant Historia, Rollenspiel mit Zeitreisen. Ja, mehr braucht man da nicht zu sagen. Okay, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Nein! Wir haben noch jetzt keine kommt, Zeit. Jetzt kommt aber ein Spiel, das wir gespielt haben. Pass jetzt auf. Und euer Lieblingsspiel des Jahres. Ne? Eines meiner Highlights in diesem Jahr. Weil ich der Einzige bin, der sich nicht ganz schlecht dieselbe Liste ausgedruckt hat wie jeder, weiß ich nicht, was jetzt kommt. Du hast sie auch online bekommen. Du kannst deinen Mail-Account aufmachen. Lass mich überraschen. Wo? Was? Online? Ja, ich habe sie dir geschickt als Mail. Voll gelogen, nee, Alter. Drauf waren nur Eddie und ich, glaube ich. Also nur dir und Ede, dann mache ich das Gleiche. The Blob 2 ist der Titel. Sexgott at Arcor.de oder was? Ich mach das mal parallel und The Blob 2, Chris, ja, bitte sehr. Ja, The Blob 2. Ja. Okay, cool, weiter, alles klar. Ist, weiter, ja? Muss ich jetzt so vorstellen, ein fieser Bösewicht entraubt der ganzen Galaxie die Farbe. Alles ist grau in grau. Es gibt die graue Polizei. Das gab's doch schon bei Mario Sunshine. Genau, quasi. Wie beim ersten. Ja, aber es ist vollkommen egal. Bis Mario ist langweilig. War gar nicht grau, es war nur alles dreckig. Ja. Ja, grau, aber es ist ja grau dreckig halt. Und bei Sunshine war es dreckig. Bei The Blob war es grau. Hab ich ja gerade gesagt. Gut. Auf jeden Fall war alles grau in grau. Ich bring dich einfach nur gerne aus dem Konzept. Ja, es war alles grau. Du bist grau. So schön. Hör jetzt doch mal auf. Es war alles grau in grau und als The Blob, quasi als Farbklecks, muss man alles wieder bunt malen und das halt in vorgegebenen Farben. Es gibt verschiedene Gegner, die du nur unter bestimmten Aspekten besiegen kannst. Also wenn du rot bist, wenn du blau bist, wenn du orange bist. Und da musst du halt auch Farben mischen und die ganze Welt wieder bunt malen. Und es ist ein total schönes Spiel, das einen nach einem harten Arbeitstag einfach runterbringt. Aber es ist auch so saumäßig belanglos. Also Spiele, die einem nach einem harten Arbeitsalltag wieder runterholen, gibt's ja genug. Ja, aber The Blob 2 war einfach niedlich und schön gemacht. Ja, aber die haben dann schon, nimm irgendein iPhone-Spiel, Angry Birds oder sowas, weißt du? Das ist Angry Birds ist nicht richtig schlimm. Nein, das ist ja gut. Aber The Blob hat überhaupt keinen Sinn oder so. Du rollst da rum. Ja, aber Angry Birds hat doch auch keinen Sinn. Du schießt. Nein, Mann, es ist einfach geil, wenn du irgendeinen fetten Vogel in ein Gebäude reinhaust und alles poltert so runter. Sehr toll. Ja, aber und da kannst du alles reden. Bunt machen, das ist voll schön. Nee, das ist eben langweilig. Total gibt's geile Musik. Es gibt ja nicht mal irgendwie eine Herausforderung, welcher Farbe du es einfärben musst oder so, ja, sondern du kannst machen, wie du willst. Ja, natürlich, habe ich ja gesagt, du musst bin dann irgendwann mal rumgerollt und habe die Sachen halt versucht, unterschiedlich zu färben, damit das Bild schön aussieht, weil ich will ja nicht alles grün haben, sondern ich will auch grün, gelb, blau, rot, lila haben. Und da habe ich gedacht, warum machst du das überhaupt? Du brauchst es doch gar nicht, das ist doch voll scheiß lame. Ja, aber in späteren Leveln musst du halt bestimmte Bereiche farblich markieren. Also in der Farbe, die vorgegeben wird. Und dann musst du auch Du hast schöne Kampfkombos am Ende. Nö. Das macht Spaß. Ey, also ich habe lustigerweise auch, weil du mir genau exakt denselben Text vor dem Dreivierteljahr auch schon gedrückt hast, habe ich es dann zu Hause mal ausprobiert und ich muss wirklich zugeben, ich fand es auch extrem sympathisch. Ich habe das reingemacht Und Musik ich, ich, ist ich, alleine ich, schon schön. Ich habe echt angefangen, so selig zu lächeln, weil das wirklich nach so Sachen wie Dead Space und so Effektgewittern wie Marvel vs. Capcom und alles, das ist immer hart und ultra düster und fand ich das wirklich mal ganz nett und so entspannt, mal so ein buntes, saloppes, luftiges, fröhliches, Kinderspiel. Beschwingtes Bundes-Jump'n'Run zu haben. Also ich fand es, ich muss auch sagen, ich habe mich auch gern so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber das war nicht wirklich ernst gemeint, weil ich fand es schon rundum nett. Ich muss aber sagen, weil ich wusste, dass ich spiel's nur einmal durch, wenn überhaupt, und dann aber mache ich es auch nie wieder rein. Nö, warum auch? Also deswegen habe ich bei jedem Level probiert, immer alle Aufgaben sofort zu lösen, weil ich dachte, wenn ich es einmal durch habe, ich gehe nie im Leben wieder zurück zu Level 2.1 und löse dann noch irgendwas. Ich mache es jetzt oder gar nicht. Aber und ja da ist mir dann immer sehr schnell die Zeit ausgegangen, weil ich konnte mich einfach nicht von gewissen Sonderaufgaben trennen, weil ich das halt alles sofort machen wollte und deswegen habe ich es nicht durchgespielt. Ich bin bei The Blob echt regelmäßig am Zeitlimit krepiert. Das ist schon doof eigentlich. Das ist schon traurig dafür, dass es für Kinder von 4 bis 6 Jahren empfohlen wird. Ja, aber ich sag ja, die haben auch die Geduld und die Zeit. Genau, die haben die Geduld und die Zeit und die habe ich nicht. Ich wollte jetzt einmal durchrödeln und dann war es auch gut. Aber tatsächlich, nee, alle, die ich fand es wirklich sehr nett. Wirklich, ohne Scheiße. Ich mir hat's wirklich gefallen. Ein Großteil von den Leuten, die es gespielt haben, trant außen vor. Ich hab's gespielt. Ja, genau, aber du gehörst halt nicht zum Großteil, den ich jetzt gerade benenne. Ich bin groß. Die fanden das Spiel tatsächlich auch nett. Also ja, aber Spiel, das heißt nichts. So. Der Großteil der Masse rennt auch in Transformers 3. Das heißt überhaupt gar nichts. Der Großteil der Masse, die ich kenne, ist keine. Du bist der Großteil der Masse. Die Masse, die du kennst. Ich bin die Masse, die ich kenne. Ja, mehr nein, nicht. Ey, The Blob, wirklich, muss man nicht gespielt haben. Es kostet noch einen Zehner. Fand ich sehr nett. Für einen Zehner nimmt man es noch mit. Ich fand's nett. Ja, aber das ist auch das Problem, glaube ich, von THQ gewesen. Für alle war es, für einen Zehner nimmt man es mit Titel. Ja, Chris, eben. Das du ist nimmst ja so viel mit, was nur 10 Euro kostet. Ja, außer die 10 Euro. Das wäre sehr gut gewesen. Von The Blob 2 zu dem Titel, von dem ich finde, dass er die schlimmste deutsche Umsetzung dann dort erhalten hat. Also da hätten sie es auch echt gleich wirklich lassen können, um der da Block mal einen Mensch zu zitieren. Bulletstorm ist Ende Februar rausgekommen. Mhm. Habt ihr Bulletstorm auf Deutsch mal gespielt? Ja. Nee. Ja. Erzähl mal kurz, Chris, worum geht's in Bulletstorm und warum ist die deutsche Version so scheiße? Die deutsche Version ist scheiße, weil sie komplett alle Inhalte, die eigentlich Bulletstorm ausmachen, nicht besitzt. Also es gibt kein gibt es eigentlich noch ein Rating-System für Kids? Sag erstmal, was ist das für ein Spiel? Okay, genau. Es ist ein von Epic und von wie hießen die anderen? Games People. Nee, People Can Fly. People Can Fly, genau. Die Macher von Painkiller. Genau. Gewesen, ja? Und es ist halt ein Ego-Shooter. Quasi. Ja, Third-Person-Ego-Shooter mit sozusagen Augenzwinkern. Ich habe schon wieder so viel vergessen, weil das einfach so unwichtig war, ja, in meinen Augen. Ich hätte gesagt, es ist eine Gears of War-Parodie, sozusagen. Und auch ja, sie haben es ja so verkauft, als Call of Duty, Gears of War, super Parodie, alles super lustig. Ja. Aber es war, also mit den Schnitten war es auch nicht mehr lustig, es war nicht mehr cool. Was ich cool fand, war die Tatsache, dass du Gegner treten konntest. Das sah auch gut aus, das war einfach technisch gut gemacht. Und sliden statt springen, und Hand, oder? Du konntest sliden, das konntest du noch. Du hattest die Peitsche, die im Prinzip auch eine coole Waffe ist. Aber mehr auch nicht. Ja, also genau. Mehr nicht, Punkt. Es ging ja, man kann es ja mal sagen, es ging darum, Kombos zu machen, Schusskombos, Gegner in die Luft zu ballern, sie dann mit der Peitsche ranholen, die dann vielleicht gleich wegzukicken, in Kaktus zu treten, in Abgrund runter zu treten, in Elektrogeräte oder Bomben. Ja, also das war mein größter Kritikpunkt, weil ich eigentlich so Combo-Gameplay mag, aber im Grunde war das immer dieselbe Schematik. Jemanden wegballern, Peitsche, wegtreten. Also das war so das Ding, was du meistens gemacht hast. Und es gab sau viele verschiedene Skillshots, die du abhaken konntest in deiner Liste. Aber im Grunde haben die sich nur dadurch entschieden, wo du den Gegner hintrittst oder womit du den Gegner wohin beförderst. Ballerst du denn jetzt mit der Shotgun in den Kaktus oder trittst du in den Abgrund runter oder sowas? Und das Spielsystem war für mich immer dasselbe. Und ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass man mit der Peitsche die Gegner ein bisschen besser kontrollieren könnte. Ich hab's nie gespielt, Just Cause 2, da konnte man doch Gegner auch irgendwie aneinander klatschen lassen oder sowas. Ging das nicht? Oder du ein bisschen wie bei Ghostbusters, so stellst du es dir vor, oder? Zum Beispiel, ja, da hättest du nämlich doch, richtige... Doch, ja, das ging mit diesem Grappling-Hook-Dings da. Genau, zum Beispiel. Ja. Und das stelle ich mir eher darunter vor, unter einer kreativen Spielweise Gegner fertig zu machen und oder auch Star Wars Force Unleashed konntest du ja auch mit der Macht irgendwie den Gegner recht frei bewegen, hoch, runter, links, rechts, vor, zurück und da ließen sich geile Sachen anstellen und das war für mich dann eher schon so eine Art Skill-Gameplay, aber Bulletstorm nicht. Bulletstorm war für mich viel zu flach, was das angeht. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hoffe nicht oder ich glaube nicht daran und ich Würde auch jetzt, ich würde mich nicht drauf freuen auf den Bulletstorm 2 oder so. Ich glaube, da wird es. Also, wenn da was kommt, dann. Nee, es hat sich ein bisschen unter den Erwartungen verkauft von Epic Games und als große Parodie und mit sehr viel Vorschusslorbeeren eben gestartet, als Parodie des Genres von Call of Duty bis zu dem eigenen Gears of War, hat es eben nicht so gut funktioniert, wie es hätte sein können. Und eben, dass es gameplaymäßig und inhaltlich dadurch, dass du eben keinerlei Gore, keinerlei Splatter, was eigentlich die Grundlage des Humors dort gewesen wäre und des Spielprinzips, weggelassen wird. Es gibt direkt eine Cutscene zu Anfang. In der US-Version, glaube ich, fliegt da ein Typ hoch und wird dann in der Luft zerplatzen lassen. Ja, in der deutschen Version freest sein Charaktermodell in der Luft und ist dann weg auf einmal. Und man hört die Soundeffekte nur. Tatsächlich. Ja, also Zensur. Es wird nicht mal lokal, die haben einfach ausgeschaltet, die Sachen. Ja, und das Spiel dann so auf den Markt gebracht. Und ich fühle mich da eher ein bisschen verarscht, wenn ich Geld dafür ausgegeben hätte. Muss aber tatsächlich sagen, dass das für mich auch eine moderne Art Duke Nukem war. Also für mich war es quasi die moderne Art von Duke Nukem. Gegenüber Duke Nukem Forever wahrscheinlich. Gegenüber Duke Nukem Forever, ja. Und, also es war definitiv das bessere Duke Nukem, aber es war trotzdem noch ein scheiß Spiel eigentlich. Yeah. Und eine Sache noch dazu, was ich auch extrem lustig fand, war, dass sie es direkt mit dem Beta-Key zu Gears of War 3 vermarktet haben. Achso, dass die Leute sich den Beta-Key dann deswegen holen. Ich glaube, dass sich ein Großteil der Leute auch einfach nur das Ding geholt hat aufgrund des Beta-Keys. So ähnlich wie es bei Medal of Honor war für Battlefield 3 Beta-Key. Das hätte ich nie nachvollziehen können. Ich kaufe mir doch nicht für 60 Euro ein Vollpreisspiel, um an einer Beta dann teilzunehmen, eines Spiels, was ich dann quasi 2 Monate nach der Beta... Es könnte deine Entscheidung aber, genau. Naja, es könnte deine Entscheidung beeinflussen. Und wenn es dann halt günstiger wird für 20 Euro, überlegst du es dir dann dreimal. Also bei Medal of Honor kannst du mir nicht erzählen, dass 60% der Leute sich das nicht wegen Battlefield 3 Beta geholt haben. Ja, genau, also, aber das meine ich, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also wenn ich mir ohnehin schon Medal of Honor gekauft hätte, ist natürlich noch ein zusätzlicher Anreiz, aber wenn es nie im Leben auf meiner Shoppinglist wäre, wenn ich nicht einen Beta-Zugang zum nächsten Battlefield oder weiß der Teufel wozu, ich würde es glaube ich nicht mal für Halo oder das nächste Elder Scrolls machen. Ich denke mal, es gibt einfach den ganz harten Kern an Leuten, die das dann machen. Jeder Beta-Spieler, wir freuen uns aber alle drüber, aber wir sind quasi unbezahlte Tester. Was ich früher Firmen haben 10.000 von Dollar kosten lassen, sind nämlich so ein umfangreiches. Jetzt gibt es eine Beta, die ein paar Monate vorher ist. Genau, und wir machen das kostenlos für die und die kriegen nämlich fettes Feedback von uns und machen daraufhin ihr Spiel besser, was ja auch wieder uns zugute kommt, aber letztendlich arbeiten wir für sie als unbezahlte Tester. Also gibt ja noch Geld aus. Meistens gibt es ja noch Geld aus. Und du gibst eher, genau, das kommt ja auch noch. Also ich meine, so ein Privileg ist es nicht, an der Beta teilzunehmen. Nee, muss man mal so sehen. Ja, aber es ist ja jetzt nicht so, dass du sagen willst, oh Mann, nee, jetzt muss ich an der Beta teilnehmen, das ist doch scheiße. Nein, klar, natürlich nicht. Aber das wird natürlich dann auch die Diskussion zu den Betas. Gehen wir zum März über. Im März rausgekommen. Nach Im März langer, der Bauer. Im März der Bauer. Und die Rüstler. Zusätzlich noch rausgekommen, lange wartet, endlich war es da, der Nintendo 3DS. Ist im März offiziell erschienen. Viel zu früh, meines Erachtens nach, weil da waren noch nicht wirklich Spiele dann dafür da. Ich glaube, zusammen released mit Pilot Wings, mit Street Fighter 3DS plus. Und Nintendogs ganz offen. Nintendogs and Cats. And Cats. Also ich finde, das ist die geile Erweiterung. And Cats. Ich habe alle diese Teile mal kurz angespielt, einfach um die Technik mal kennenzulernen und so. Aber ich dachte da schon, was eigentlich passiert ist, dass Nintendo eine potenziell geile Konsole raushaut mit so lame-ass Langeweiler-Spielen. Also überleg mal noch vor 10 Jahren, neue Konsole von Big N. Da gab es selbstverständlich ein geiles neues Mario-Spiel dazu. Also die haben eine Konsole nicht gelauncht, ohne ein Spiel direkt am besten beigepackt zu haben, was direkt mal neue Wertungsmaßstäbe gesetzt hat. Weißt du? Und auf einmal im Jahr 2011 kommt ein Nintendo DS viel zu früh, viel zu überteuert und du kannst auf Nintendogs and Cats und Pilot Wings zocken und ein neues Street Fighter. Also ich meine, das mögen ja für sich genommen nette Spiele sein, aber also da, das war das erste Warnzeichen für mich, wo ich dachte, hier läuft irgendwie was schief, Leute. Das wird nicht geil. Das wird nicht geil. Nintendo hat sich vollkommen verkalkuliert, eben dass dadurch, dass sie so erfolgreich gewesen sind in den letzten Jahren mit der Wii, mit dem Nintendo DS, dass sie sozusagen erlauben können, wir kommen jetzt mit dem Gerät raus, wir kommen zu einem Preis raus, der wirklich happig ist mit 250 Euro. Das 3D-Feature, jeder, der es probiert hat, hat am Anfang gesagt, das ist super cool. Ne? Und es ist auch ein tolles, also es kommt super gut rüber, dass du 3D spielen kannst, ohne dass du irgendwelche Spezialgläser aufhast. Nur dieser Effekt, der hat sich relativ schnell ausgereizt, wenn du das Gerät mal selber hast und dann wirklich nur so ein Allerweltskram wie Nintendogs and Cats oder auch selbst, mir tut es weh, wenn ich das sage, als Pilot Wings Fan, aber im Jahr 2011 ist das ein besseres iOS-Game, ne? Maximal vom Spielinhalt her. Ja, genau, also das hätte dann so eine bahnbrechende Neuerfindung von Pilot Wings sein müssen, dass jeder erstmal denkt, was, Alter, krass, das neue Pilot Wings auf dem 3DS, ich muss es sehen, aber es war halt einfach nur Pilot Wings auf dem 3DS. Genau, und schade ist, kein Hahn nach. kaum Titel dort, relativ überteuert. Ich selbst fand den 3DS nicht besonders gut verarbeitet, muss ich sagen, verglichen mit den Nintendo DS-Geräten, mit den DSi, DS Lite, DSi XL gekommen sind. Es fühlt sich sehr klapprig und billig an. Ich hätte mir das Ding gekauft, unabhängig von den Spielen, wenn das Gerät einfach nur geiler wäre, weil es sagt ja auch jeder, das ist so zusammengeschustert aus drei Einzelteilen, anstatt dass man da irgendwie so ein Unibody macht oder sowas. Irgendwas Hübscheres, weniger Verschraubtes. Und das ist immer das Problem von Nintendo gewesen, dass die ersten Generationen von Handhelds kacke aussahen. Ey, denk mal nur mal an den Gameboy. Nee. Den ersten Gameboy Advance, der sah gut aus, aber der hat nichts getackt. Genau, also der, ich fand den auch schon hässlich. Echt schon, als damals das erste GBA-Bild auftauchte, habe ich gedacht, was ist denn das für eine Form? Das ist doch total behindert. Und dann kam der GBASP und der war doch geil. Das war das Ding zum Zuklappen in Silber. Ja. War ein stylisches Ding, kannst du in die Hemdtasche stecken, super. Die Hemdtasche. Ja, und beim DS doch auch. Hat wirklich reingepasst. Und beim DS doch auch. Wie dumm der erste aussah und genau, wie cool und wie der zweite war, der DS Lite dann gewesen ist. Und da warte ich jetzt auch schon auf der Revision, weil vorher kaufe ich mir den 3DS nicht. Eigentlich hätte ich gedacht, dass Nintendo das mehr dass der Ära zu schulden ist, dass die einfach damals dann jetzt gemerkt haben, wie sie Geräte designen müssen. Aber dadurch, dass der 3DS wieder so ein Ausläufer ist, sind wirklich die schlecht gebaute Hardware. Und zusätzlich mit der Software, mit dem Preis, wenn du jetzt gesehen hättest, im Juni ist später Zelda rausgekommen, jetzt gerade aktuell echt ein paar richtig große Sachen mit Super Mario 3DS und Mario Kart 7, hätten die das Ding jetzt an Weihnachten zu dem Preis, 170 Euro kostet es momentan, wer damals die 250 ausgegeben hat, wird jetzt mit 20 Download-Spielen entschädigt, 10 NES-Spiele und 10 GBA-Spiele umsonst, die dann noch kommen werden. Also Nintendo hat sich leider sehr, sehr verkalkuliert im März und finde ich schade, weil das 3D-Ding ist cool. Ne? Und wenn die Spiele funktionieren. Ja, ich glaube nicht, dass sie es direkt bringen mussten. Die haben sie einfach so verkalkuliert und da schon so viel, die konnten von ihrem Marsch von den Marschplänen nicht dann absehen und haben gedacht, wir sind Nintendo, wir ziehen das durch. Haben sie leider nicht so gut durchgezogen. Ich fand ein bisschen überraschend, wie schnell dann die Preissenkung kam für den 3DS. Ja. Die kam ja dann rasend schnell, quasi zwei Monate später oder so. Gleich so hier Kniefall, Entschuldigung, es tut uns leid. Ne? Und dann. Also ich meine, klar, das war natürlich ein eindeutiges Schuldeingeständnis. Und ich glaube, weiß nicht, wenn ich mich versuche mal in so eine japanische Mentalität reinzuversetzen, wie viele Leute da ihr Gesicht verloren haben. Ich glaube, das muss ganz, ganz schrecklich gewesen sein. Ähnlich wie bei Sony nach dem Sicherheitsleak. Ich glaube, da hat wahrscheinlich die Hälfte des Vorstands Harakiri gemacht, weil die Schande zu groß war. Dieses Jahr haben sich Japaner so oft verbeugt in der Spielindustrie. Das stimmt. Aber über was reden wir jetzt genau? Über die schlechten Verkaufszahlen am Anfang? Nee, also ich wollte eigentlich darauf hinaus, weil du auch gerade gesagt hast, der hohe Startpreis von 250 Euro, also dass der Preis so schnell radikal reduziert werden würde, hat jetzt keiner erwartet. Aber das Geheule und Gemecker von den sogenannten Early Adopters, die sich dann aufgeregt haben, dass das Ding ein halbes Jahr später noch die Hälfte kostet, konnte ich dann auch wieder nicht nachvollziehen. Naja. Also Leute, wer mir jetzt noch ernsthaft erzählen will, dass er bei einer neuen Konsole nicht ganz genau weiß, dass die spätestens innerhalb von 12 Monaten auf jeden Fall um 20% nachgelassen wird zum nächsten Weihnachtsgeschäft. Ja. Das ist einfach jammern, weil man jammern aber will. Aber wie schnell kamen denn die Preise? Nee, also die kamen, glaube ich, im Juli oder August. Also so schnell. Naja, So schnell war es nicht. Die Sache ist, dass Nintendo-Sachen nie in den letzten Jahren im Preis gesenkt wurden. Ein Nintendo DS kostet immer noch das Gleiche. Du kannst die auch relativ wertstabil verkaufen. Die Wii wurde erst kürzlich gesenkt. Aber das N64 war damals auch schnell billiger. Beim N64 haben sie sich erlaubt, 100 Mark weniger nach ein paar Wochen. Jetzt haben die Leute natürlich alle Internet und können sich auch viel lauter beschweren über solche Geschichten. Also ja, genau. Das meine ich. Ey. Caps Lock. Hört auf zu heulen. Kauft euch nicht einfach jeden Scheiß, wenn er im Laden steht. Abgesehen vom Nintendo 3DS, für die zwei, drei interessanten Spiele, über die sprechen wir später noch, die dann kommen, die es fürs Gerät gegeben hat. Innerhalb des März auch einiges an gut durchgemischten Spielen. Unter anderem das HD-Remake von Beyond Good and Evil. Fand ich schön, dass das fand ich ja geil. Ein guter alter Titel wieder gewürdigt wird in der HD-Version. Ey, das hat mir, habe ich auch eine Stunde mit damals gemacht und da habe ich gemerkt, dass ich wieder richtig Bock drauf bekommen habe und habe es dann zu Hause nochmal, ich habe es das erste Mal durchgespielt, weil ich, als das Original rauskam, habe ich glaube ich auf dem GameCube gespielt. Mhm. Good and Evil kam auf dem GameCube. Auf dem GameCube, PS2 Xbox und PS2, ja. Oder auf der Xbox, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gab es da irgendwie eine Stelle, die hat mich genervt, irgendwo im Schlachthaus bin ich nicht weitergekommen, keine Ahnung. Und jetzt habe ich mich nochmal durchgebissen und war echt überrascht, wie schön ich das Spiel bis zum Schluss fand. Nur der eigentliche Endkampf, der hatte einen ganz schlimmen Designfehler. So, der war ganz dicht an der Grenze zur Unfairness. Und der hat es mir dann so ein bisschen, so die letzten 10 Minuten hat es mir das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Aber sonst war ich rundum begeistert. Beyond Good and Evil ist einfach super. Das hatte eine geile Story, einen super Stil. Die ganze Technik dahinter war gut, also die Synchro, die Stimmen, das hat alles großartig gepasst. Wie sich die Story aufgebaut hat, war auch echt sehr clever. Du hattest so ein gewisses Element, dass du diese Welt relativ frei erkunden kannst. Die ist jetzt doch nicht so riesig, wie man am Anfang glaubt. Also ja, da haben die Jahre einfach die ja, genau, mittlerweile ist man da irgendwie von, weiß nicht, Just Cause 2 ist, glaube ich, bislang das größte Open-World-Spiel, was ich je gespielt habe. Und sowas wie Assassin's Creed, das sind irgendwie echt riesige ganze Städte, wo du auf jedes einzelne Dach klettern kannst. Mittlerweile ist man da ein bisschen verwöhnt. Aber ey, ansonsten, das war ein Fall von Remake, was ich da total unterstützen konnte. Also da fand ich super, dass sie es nochmal neu rausgehauen haben, ein bisschen aufgehübscht haben und für 10 Euro nochmal rausgehauen haben. So groß aufhübschen mussten sie es vor allem auch nicht, weil die, glaube ich, einfach die PC-Version umgesetzt haben. Die kann man ja eh einfach in der Auflösung höher stellen, dass du dann Full HD haben kannst. Und für einen Titel, der damals, wie ich auch damals finde, zu Unrecht untergegangen ist im Ganzen, Wust Michel Ancel, der Rayman-Macher, hat ein sehr schönes Action-Adventure mit Zelda, Stealth, Open-World-Anleihen zusammengebaut, das sich nicht so richtig platzieren lässt. Auch ein Spiel, das mit dem Cliffhanger geendet ist, wo wir immer noch drauf hoffen, dass dann Teil 2 kommt, wo Ubisoft gerade gesagt hat, wenn ihr Rayman Origins nicht kauft, gibt es kein Beyond Good and Evil 2. Noch ein Grund mehr, Rayman Origins zu spielen. Noch ein Grund mehr. Also neben all den Gründen, die es schon gibt, noch ein Grund mehr. Und Beyond Good and Evil hatte einen weiblichen Hauptcharakter, der zur Abwechslung mal nicht permanent sexy und so ultra tough, ja, super cool, ja, ja, stimmt, das unverletzlich war. Die fand ich auch damals gleich sofort sympathisch. Jade. Genau. Es war sehr angenehm zu spielen mit so einer Art Charakter. Ich bin damals bis zum Vulkan gekommen. Sagt euch das was? Ja. Wie weit vom Ende war ich weg? Ich glaube, so ein Drittel hättest du noch gebraucht. Ah, okay, nee. Weil da hat mich dann die Lust verlassen. So riesig ist das Spiel eben nicht. Hat ein paar kleine Design-Reibereien. 12 Stunden oder so, ne? Genau, 10 bis 12 Stunden ungefähr. Ich habe es damals auf der Xbox 1 gespielt, jetzt das HD-Remake, dann leider keine Zeit mehr gehabt, aber auch, wo ich jederzeit sage, schaut es euch mal an, ob es euch gefällt oder nicht. Auf jeden Fall. Das ist ein rundum sympathisches Spiel. Trant, erzähl eine Minute und nicht länger über dieses Spiel. Pokémon Black and White kam raus. Wir müssen es einfach nur erwähnen. Ich gucke auf die Uhr. Eine Minute, ab jetzt. Okay, das war die Minute zu Pokémon. Okay, cool. Pokémon Black. Okay, nächstes Spiel. Ich habe mal reingeschnuppert. Doch, so viel kann man ja sagen. Ich musste damals mal, sag ich mal, vom Berufswegen zwangsmäßig Pokémon spielen. Natürlich. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt bei Black and White guckst du nochmal rein. Habe ich gemacht, war auch wieder grundsympathisch, um das Wort nochmal aufzugreifen. Weil Pokémon einfach auch so eine Art Wohlfühlspiel ist. Weil da alles so knuffig und schnuffig ist und alle sind lieb miteinander und die Bösewichter sind gar nicht böse, sondern die sind einfach nur anders. Und im Grunde, das Lustige ist ja eigentlich auch bei Pokémon Black and White, waren die Bösen ja quasi Pokémon-Schützer. Das ist ein lustiger Fakt, den man einwerfen kann. Die wollten die Pokémon beschützen. Du hast gegen Peter gekämpft, oder was? Im Grunde ja. Und das finde ich wieder lustig. Und die Guten, in dem Fall die Pokémon-Trainer, waren in den Augen der Pokémon-Schützer natürlich die Bösen, weil die Pokémon gefangen genommen und abgerichtet haben. Ja, aber auch zu Recht. Ich meine, die Pokémon-Trainer sind ja wohl echt die größten Arschlöcher. Genau, wirklich. Fangen einfach irgendwelche wilden, dahergelaufenen Tiere in kleinen Kapseln und lassen die dann bis zum Tod gegeneinander antreten, wie so ein Hahnkampf. Ja, machen sie dadurch sauer, dass sie in den kleinen Kapseln stecken und dort sich nicht bewegen können und dann in Blutrage kämpfen die dann miteinander. Das ist so eine Heuchelei. Die haben absolut, ja, wer mehr darüber holen will, ist hier verlinkt nochmal der Pokémon-Cast. Eine Stunde mit Marc Tipps. Ja, doch, genau. Das wollte ich gerade ansprechen, wie er doch da voller Ernst gesagt hat. Also, wenn ich mal ein Spiel anbieten würde, würde das schon Pokémon sein, weil das halte ich für pädagogisch wertvoll. Aber wie wir jetzt hier innerhalb von 2 Minuten geklärt haben, ist das ja eigentlich nicht so wertvoll. Ey, wirklich? Weil sonst hetzen die Kinder ihre Hamster noch irgendwann aufeinander. Fang mich, ich will bis zum Tod gegen andere Tiere kämpfen. Gut, es ist, wenn man genau drüber nachdenkt, wie bei vielen Spielen, ist es wirklich keine gute Message, die dort dahinter steckt. Die Spiele an sich aber kann man, glaube ich, trotzdem... Tiere sind nichts wert. Trotzdem Kindern... Reines Belustigungsinstrument, damit ich mich besser fühle. Genau. Ja. Von Pokémon Black and White zu... fast schon dem kontroversesten Titel dieses Jahr. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, da ist sehr, sehr weit auseinandergegangen, die Meinung. Ich weiß nicht. Dragon Age 2. Dragon Age 2. Dragonage. Wer von euch hat's gespielt? Ich hab's gespielt. Ja. Aber ich fand's mega scheiße. Fan des ersten Teils? Nee, gar nicht. Wirklich mega scheiße oder nur nicht so gut? Nee, ich fand's scheiße. Mir hat's gar nicht gefallen. Die Bluteffekte waren allein schon mega übertrieben. Weißt du, haust halt irgendjemanden mit einem kleinen Knüppel auf dem Kopf und es sieht aus, als hättest du einfach in 35.000 Litern Blut gebadet. So, das hat mir schon ein bisschen das Gefühl geraubt für eine coole Welt. Ich hab auch noch 3 Stunden ausgemacht. Hier, Sebastian ist ein großer Dragon Age-Fan und verteidigt das immer wieder. Aber der mag ja auch Transformers. Ja, der verteidigt auch Dragon Age 2, aber der mag auch Transformers. So, und, Das weiß ich ja. Das ist halt der Fall. Und ich kann nachvollziehen, dass Leute voll drauf abfahren. Weißt du, so Gewalt, Rollenspiel, Drachen, Sex. krasse Sex-Action und sowas. Und, aber mir gab es gar nichts. Also da gab es zu dem Zeitpunkt viel. Ja. Also bei Dragon Age 2 kommt noch verstärkt dazu. Dragon Age 2 ging leicht einen ähnlichen Weg wie Mass Effect 2 damals von BioWare, weil Mass Effect 2 ging ja ein bisschen mehr weg vom klassischen Rollenspiel zu ein bisschen Third-Person-Shooter, der, wie ich finde und wie viele Leute auch finden, sehr, sehr gut dort funktioniert hat. Dragon Age 2 hat auch ein bisschen versucht, die alte klassische Rollenspielformel, die Dragon Age 1 noch propagiert hat. Das war ja mehr wie so eine Art Baldur's Gate Remake im moderneren Gewand mit allen Sachen, die dann dazugehören. Der zweite war wesentlich simplifiziert. Dungeons bestanden aus sehr, sehr, sehr, sehr schlecht generierten, immer gleich. Du hast effektiv den gleichen Dungeon gehabt, der wurde in verschiedenen Gegenden verteilt und mal war ein Weg zugesperrt und mal der andere. Du musst also tausendmal durch den gleichen Dungeon durch. Die Story war sehr, sehr fixiert. Diese übertriebenen Bluteffekte waren ein Feature sozusagen auch des ersten Teils, weil die haben es, hatte ich damals ein Entwicklerinterview gemacht mit dem Ray Musiker von BioWare und die haben hier ein Lied von Eis und Feuer, also hier, Song of Fire and Ice, also Game of Thrones. Game of Thrones, genau, das war sozusagen eine der Grundlagen, so diese Hard... Das merkt man, ja. Genau, diese Hard Fantasy, wo dann nicht alles so Friede, Freude, Elfen-Eierkuchen ist, sondern wirklich mal Blut, Sex und Gewalt auch drin vorkommen. Yeah. Sehr, sehr, sehr übertrieben innerhalb der Spiele, dass du hast einen Gegner und dann in der nächsten Cutscene sieht dein Charakter aus, obwohl sie normal miteinander reden, als ob du gerade ein Blutbad genommen hast. Ja. Und im zweiten Teil, diese Simplifizierung ist eben so weit gegangen, dass wirklich Fans des ersten Dragon Age schon von normalen Rollenspielen wirklich sehr, sehr abgefuckt waren. Uke hat sich auch sehr darauf gefreut, weil er das erste Dragon Age mochte und fand es katastrophal, was sie mit dem zweiten Dragon Age angestellt haben. Ne? Und es gibt auf der einen Seite natürlich sehr, sehr viele Leute, die das alte mögen, die sehr, sehr enttäuscht sind vom neuen. Im Gegenzug ein paar, die diese Simplifizierung ganz nett finden, aber jetzt auch nicht sagen würden, es wäre das beste Rollenspiel überhaupt. Deshalb, es gibt sehr, sehr viel Hass. Es ist auch kein richtiges Rollenspiel, meine Meinung. Es ist halt ein Action-Rollenspiel. Es hat einfach so viele Action-Elemente, dass es schon nicht mehr als Rollenspiel durchgeht. Ah, es ist immer davon, wie du es definierst natürlich, aber das, da würden wir ein anderes Fass jetzt aufmachen. Wolf, das nächste Spiel hast du, glaube ich... Wer? Er ist der einzige Mensch der Welt, der es durchgespielt hat. Ja. Ich weiß nicht mal, was jetzt kommt. Contra! Contra Hardcore, yeah. Uprising. Komm jetzt, das weiß ja auch noch hier, dann Hauke hat es auch noch dran gesetzt und den ersten Level tausendmal versucht und sich immer dann da. Contra Hardcore, die neue Version von Probotector. Ey, ohne Flachs, ich muss sagen, als ich die ersten Screenshots gesehen habe, war ich spontan völlig abgeturnt. Ich fand es so ungeil, wie ich das gesehen habe, diesen Ultra-Japanoiden. Diesen, genau, knallbunten Manga-Style mit so einem Hauptheld, dem halt so eine Haarlocke über das eine Auge geht, dass er nur noch aus dem anderen Auge rausgucken kann. Und, oh, ihr kennt alle diesen Manga-Stil. So fand ich spontan total ungeil, weil ich, wie wir alle, wahrscheinlich großer Probotector-Fan immer war. Und es war halt so mit knallharten Kampfmaschinen, Cyborgs, düster, Aliens attackieren die Welt. Und es war halt wie so ein 90er-Jahre-Actionfilm. Also jeder, der das Super Nintendo Probotector gespielt hat, also ich muss ja nur Stichwort hier Metall-Totenkopf aus der Wand brechen, mit den Händen sagen. Das war einfach, so ein Bild hat man dann, wenn man an Probotector denkt. Und da kam halt dieser Manga-Ansatz. Dann habe ich meine eigenen Vorurteile dann allerdings doch überwinden können und habe mich mal so ein bisschen reingefuchst. Und ich muss sagen, das war eins der Spiele, die mich so gepackt haben, also so bei den Eiern gepackt haben und mich immer weiter nach vorne gepeitscht haben, wie... Ja, euch wahrscheinlich Dark Souls, was ich auch noch nicht gespielt habe. Also ich kann es total nachvollziehen, diese Faszination, sich so dermaßen... Motivation durch Bestrafung. Genau, quasi, sich erniedrigen zu lassen, weil man weiß, dass man am Ende doch als strahlender Sieger vorgeht, wenn man sich halt echt nur durchbeißt. Also da habe ich wirklich, ey, was ich geflucht habe, was ich geschrien habe. Ey, ich hätte einen Aufsatz drüber schreiben können, warum es das größte Dreckspiel der Welt ist und ich keine Sekunde mehr in diesem Mist meines Lebens verschwinden werde. Aber dann bist du doch nochmal zurückgekommen und bist doch nochmal zurückgekommen. Und die haben es ja auch clevererweise gemacht, dass du so ein ganz leichtes Rollenspielelement hast. Du hast irgendwie so Erfahrungspunkte zwischen den Levels gesammelt oder auch in den Levels und konntest so deine gewählte Figur so ein bisschen aufpimpen. Also die konntest du dann schneller machen, du konntest dann Doppel- und Dreifachsprung kaufen, die Waffen wurden stärker, also clevererweise haben sie es auch so gemacht, dass du selbst, wenn du das Spiel nicht durchgespielt hast, dass du dann trotzdem aber dafür, für jeden Versuch hast du Punkte bekommen. Also du musstest das nicht abschließen, um dann endlich die Punkte zu bekommen, sondern immer wenn du gespielt hast, hast du deine Figur dadurch ein bisschen besser machen können. Also allein durch Fleiß konntest du dann quasi deine Fähigkeiten so weit verbessern, dass du irgendwann doch eine reelle Chance hattest. Ey, und ich weiß noch, dass ich den Endboss, den habe ich hier bei Game One, ich weiß nicht warum. Ich musste irgendwie was einspielen und musste aber noch warten, bis der Schnittrechner frei ist oder so. Und die Xbox war aber schon angeschlossen und habe dann einfach mal ganz kurz, ich hatte meine Festplatte dabei, habe ich ein bisschen Contra gespielt und habe mich dann hier so eine Stunde in so einem Einspielzimmer habe ich mich festgebissen, bis ich diesen fucking Endboss endlich geschafft habe. Und das war wirklich einer der ganz großen Triumphmomente meines Lebens, der letzten paar Jahre. Also, ey, Contra, wirklich, auch hier wieder so ein Fall, man soll es eigentlich nicht sagen, aber jeder, dem ich das gezeigt habe und so ein bisschen genervt hat, dass er es mit mir mal probiert, ist halt nach einer Zeit völlig angefixt davon. Das ist wirklich eine Sucht. Das ist wie Dark Souls. Du kriegst so dermaßen auf die Fresse, aber du kommst immer wieder, weil die Motivationskurve halt so geschickt steil nach oben geht, dass du halt, ja, du verlangst nach mehr, wie bei einer guten Domina. Ich meine, wie bei Dark Souls auch dann einfach, es beweist dir nochmal, dass du es noch drauf hast, ne? Wenn du das schaffst. Ne? Weil es dann genau. Ist. Genau. Kann sich der alte Mann nochmal richtig jung fühlen, was? Ja, so ungefähr. Nee, also echt, ey, ohne Scheiß. Also über den Style muss man ein bisschen hinwegsehen. Aber das versetzt, also gerade so alte Säcke wie uns, versetzt es auch wieder in die Zeit zurück, als man Levels noch auswendig lernen musste. Wisst ihr das noch, wie das war? Ja, Battletoads. Battletoads, Mega Man, alles. Mega Man, Super Probotector, genau die alten Schicken, wo du irgendwann konntest du jeden Pixel im Spiel konntest du auswendig. Du wusstest immer ganz genau, wann, wo, welcher Gegner angreift, welches Item, wann, wo, wie auftaucht. Du konntest jeden Boss-Charakter auswendig, wusstest das genau. Irgendwann hat sich das quasi wie von selbst gespielt. So, da hast du so ein Spiel, wo du vorher ein halbes Jahr trainiert hast, bis du beim Endboss warst, hast dann in 45 Minuten durchgespielt, weil es einfach locker gelaufen ist. Und in diese Zeit versetzt man das ein bisschen wieder zurück. Also ich glaube, wenn man mit dieser Art Spiel nicht aufgewachsen ist, glaube ich, findet man das sehr schnell unfair und unmotivierend. Aber mich hat es total gepackt. Also für mich echt eins der kleinen Spiele des Jahres, auf jeden Fall. Man müsste auf jeden Fall schauen, ob man sich wirklich dann, weil es kostet schon wie viel? 1500 Punkte? Auf 1200, glaube ich. 1200, also 15€ umgerechnet. Dafür PSN dann nochmal, das in dem Maße. Müssen wir schon mal angucken, ob man dann damit zurechtkommt oder nicht. Weil ich glaube, einige könnten auch dann abgeschreckt sein, wenn sie das Geld ausgegeben haben und erstmal auf die Fresse bekommen dafür. Ja, aber ey, wie gesagt, wenn man sich davon nicht abschrecken lässt und sich da mal rein verbeißt, dann hat man auch extrem viel Spiel fürs Geld dann. Also bis du das dann wirklich durchgezogen hast, das dauert schon so ein paar Tage. Okay, zum nächsten Spiel brauchen wir nicht allzu viel zu sagen, weil ich glaube, zu der Serie wurde fast alles schon gesagt und es ist einfach nur ein weiterer Teil unter vielen. Yakuza 4 ist das Yakuza 4 Objekt. Ja. Ist in nichts Schlechtes gegen Yakuza, ich mag die Yakuza-Serie. Absolut nicht, absolut nicht. Ich mag die Yakuza. Ja. Halt mal den kleinen Finger hoch. Ach, kannst du nicht. Nein, ich mag die Yakuza-Serie einfach als dieser doch einzigartige Open-World-Japano-Ansatz, den sie verfolgt und mit eben großen Prügeleien, eine sehr teilweise verworrenen und auch gut verworrenen in der Form, weil ich mag es, wenn die Geschichten mal ein bisschen so abgefuckter sind und Zeug dort passiert. Nur Yakuza 4 war wieder mehr von dem Bekannten, ne, was man hat. Yakuza 3 kam erst letztes Jahr raus, ne, also hätte ich jetzt nicht unbedingt gleich sofort wieder ein Wartes, obwohl ich glaube, in Japan war es schon seit Jahren draußen, die haben sich jetzt erst entschlossen, das zu übersetzen. Yakuza 4, einzige neue Sache, glaube ich, man kann jetzt in die Kanalisation und dort sich irgendwie verlaufen. Kanalisation. Ja, wenn auch ich hinten auf der Box. Also Quest, Achtung, Feature. Turtles Quest hätte ich sehr lustig gefunden. Das wäre sehr geil gewesen. Wenn man den dann unter Tokio dann dort findet. Yakuza 4 habe ich auch ein bisschen hier im Rahmen von Game One gespielt und ich fand das auch alles ziemlich cool. Wenn ich wirklich Yakuza-Fan gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, noch besser gefunden, weil ich halt mich gefreut hätte, dass die Geschichte weitergeht. Was mir allerdings da störend aufgefallen ist, und das fällt mir bei immer mehr japanischen Spielen auf, gerade so am Anfang, es hatte kaum Spielfluss. Also ich meine wirklich, dass es so... Es unterbricht so oft extrem. Genau, alles, ja? Also das ist immer so kleinteilig portioniert. Du gehst 5 Meter, dann klingelt das Telefon, dann friert halt das Bild ein und du bist halt erstmal in so einem Textbox-Dialog, wo die ganze Zeit so zwischen kleinen Fensterchen hin und her geschalten wird, weil du mit irgendwem am Telefon redest. Dann gehst du 5 Meter weiter, kommt wieder eine Cutscene, dass dich irgendwie so ein Barclub Besitzer anspricht. Das ist schon krass. Wo, in welchem anderen Spiel gibt es noch Textboxen, was nicht aus Japan kommt? Mir fällt gerade keins ein. Alle modernen Spiele führen nicht immer auf angenehmere Art und Weise ans Spiel heran und die vertrauen immer noch auf ihre bekackten Textboxen. Ja, die können nicht auf die Masse verzichten eben, ne? Dadurch Textboxen. Also es ist ja nicht nur die Textbox an sich, aber ich finde irgendwie, ich vermisse da manchmal so ein bisschen die Mühe, das auch so schön organisch in das ganze Spiel einzuarbeiten, ohne dass du das Spiel immer wieder pausierst, weil jetzt kommt Segment 01 Textbox, dann gehst du 3 Meter, das ist nämlich Segment 02, freies Gameplay, aber dann kommt Segment 03, Cutscene. So, weißt du, das ist irgendwie immer, du kannst immer echt wirklich einen Schnitt setzen zwischen verschiedenen Bausteinen, wo so ein Spiel sich draus aufbaut. Ja, Yakuza war schon immer und wirklich sehr, sehr... Und das stört mich extrem. Absolut, war schon immer sehr Mischmasch eben, ne? Du hast sehr, sehr viele, du hast teilweise andere Genres, die mit reingepackt wurden. Jetzt kommt das Golf-Minigame und jetzt kommt das und da musst du einmal einen Fisch verkloppen. Aber wenn das schön eingearbeitet ist, dann ist das ja überhaupt gar kein Problem. Der hat bei Shenmue auch nicht gestört. Staplerfahren. Das hat jetzt nichts mit Shenmue zu tun, ungefähr. Nee, aber es hat zumindest nicht gestört. Nein, aber ich wollte halt sagen, so, ja, wenn das Elemente reinkommen, wo du eigentlich nicht davon ausgehst, sie zu erleben, und dass die aber nicht gestört haben. Und wenn sie gut eingebaut sind, dann stören die Elemente auch nicht. Ja, dann kann das auch skurril. Dann nee, genau das ist. Staplerfahren habe ich sehr gern gemacht. Das ist so, eben auch wirklich sinnig und auch von dem Flow her eingebaut, dass du jetzt Staplerfest oder was weiß ich, Kisten schleppst im zweiten Teil, auch wenn ich das Staplerfahren geiler fand. Also ich hasse das einfach auf und tot, wenn ich gerade am Anfang des Spiels, wenn ich probiere, so reinzufinden und mich mit der Atmosphäre so vertraut zu machen, wenn ich alle 90 Sekunden von irgendwas unterbrochen werde. Dann spielen wir Final Fantasy 13. Oh. Ey, mich hat das ist der schlimmste Anfang aller Zeiten. Nach ungefähr 8 Stunden hast du halt mal kein Tutorial mehr. Nee, nach 40 Stunden ist es voll vorbei. Ja. Tatsächlich. Okay. Ich weiß, es ist ein völlig anderes Spiel, aber wo es wieder zum Beispiel meisterhaft gemacht ist, ist in den Portal-Spielen. Ja. Das ist, ja. Portal ist wirklich die absolute, die Spiele Weltspitzenklasse in Sachen Dramaturgie, Storywriting und wie du an so ein Spiel rangeführt wirst. Ich weiß, wir reden noch nicht über Portal. Ich meine nur, man kann auch den Spieler anders und organischer an so Grundprinzipien eines Spiels ranführen, ohne dass du alle 90 Sekunden irgendwie das Spiel angehalten bekommst und irgendjemand erklärt dir jetzt, wie es weitergeht. Das nervt. Selbst bei einem Dark Souls, wo wir auch noch zu kommen werden, war das trotz Textboxen richtig geil gemacht. Aber die reden ja auch nicht ewig lange mit den Textboxen, oder? Also, genau, dass du anhältst und dann hast du erstmal ein 10 Minuten Genau, darum geht's ja. Genau darum geht's ja. Es waren halt, ja, aber da waren es halt auch noch, hey, pass auf, hinter dir ist ein großer Drache, bra bra bra oder sowas. Und nicht, dass man das irgendwie verpasst hätte sonst. Ja, ja. Und also es kommt halt wirklich drauf an. So, bei japanischen Spielen habe ich oft das Gefühl, halt zum Beispiel auch bei Final Fantasy 13, dass sie einfach auch zu oft zu lange um den heißen Brei rumreden, statt einfach mal auf den Punkt zu kommen. So, die könnten sich halt einfach mal 2 Drittel des ganzen Textes sparen. So wie wir in den ganzen Cast wahrscheinlich. Ja. Unser Cast wäre auch nur 15 Minuten lang. Auch nur von einfach mal sagen, ich schneide nur die schlecht interessanten Parts rein, da wird es der 15-Minuten-Cast am Ende. Das zu Yakuza, nächster Titel ist bei mir auf dem Stapel für die saure Gurkenzeit. Wir haben über den Vorgänger geredet im Storytelling-Cast. Okami denn für den DS, der Okami-Nachfolger. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, will mir kein Urteil drüber erlauben. Ich fand den ersten Teil geil. Wenn ich mal Zeit finde, werde ich auf dem DS den Nachfolger spielen. Na, wo du, glaube ich, die Kinder dann spielst von Amaterasu, von der Hauptheldin des ersten Teils. Hat es jemand von euch mal eingelegt? Wahrscheinlich nicht. Nee. No? Aber bestimmt war es super. Ja, nächstes Spiel, lang erwartet, viel gescholten und auch gerühmt, Crysis 2 ist im März rausgekommen. Endlich jetzt auch für Konsole Crysis, ne? Doll, geil. No? Naja. Hat man es gebraucht? Muss ich auch noch nachholen. Habe ich auch noch nie gespielt, leider. Redet ruhig weiter, ich muss mal ganz kurz eine Mail hier. Hey, wir haben's. Ja, okay, dann geht's weiter. Okay, dann nächster Titel, dann reden wir erstmal über Dynasty Warriors 7 Trans. Das war mein erster Massenschnetzler und ich muss sagen, das war ein tolles Erlebnis. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal spiele. Obwohl, ja. Wolf ist ja schon länger in dem Genre was drin. Wie, ne? Dynasty Warriors 7, wir machen Crysis danach. Ach so, ja, ey, wie gesagt, Trant, bei dir war's Gundam? Nein. Doch. Dynasty Warriors kam 7. Zuerst. Ja, ja, schon, 7. Aber ich meine, Gundam, da hast du dich ja ein paar hundert Stunden. Nein, bei Dynasty Warriors auch, da habe ich fast die Platin-Trophy. Ach ja, stimmt, du spielst auf der PS3. Bei einem Dynasty Warriors die Platin-Trophy. Ja, fast. Alter. Es ist wirklich schlimm. Ja, wie gut das ist. Man kann nicht aufhören. Ich habe gerade ich muss gerade nochmal Angry Birds oder auch andere Physikspielereien ins Feld führen, weil es ist ja so ein befriedigender Effekt, wenn das, was du machst, naja, einen großen Effekt hat, sage ich einfach mal. Und bei Dynasty Warriors ist es einfach, dass du alleine eine Keule schwingst und dann haut's dann irgendwie 10 Leute weg. Das macht Bock. Und das ist das, warum ich da nicht aufhören konnte zu spielen, sich da so durch die Massen durchzupflügen. Herrlich. Ja, ey, ich meine, wir sind immer wieder, wenn wir über Dynasty Warriors reden, am selben Thema. Man kann die Faszination nicht wirklich jemandem begreiflich machen, der sie einfach nicht spürt. Also, ey, wie gesagt, ich bin lange schon Fan und werde es auch immer bleiben. Das ist jetzt nichts, was ich pro Jahr unbedingt immer einmal für ein halbes Jahr spielen muss. So, das ist, ich komme auch gut durchs Leben ohne, aber ja, wenn es da ist, werfe ich es ein, ich finde es geil, ich bin wieder sofort drin, ich lache darüber, wie beschissen die Grafik ist, wie unerträglich dieser Pseudo-Gitarren-Rock-Pop-Sound. Ah, das gehört aber alles dazu, ich wünsche mir gar nichts anderes. Es gehört mittlerweile ich auch einfach tatsächlich dazu. Die Story hat mir gut gefallen, du wirst ja hier so durch diese ganzen Generationen, diese einzelnen Dynastien durchgeleitet. Es fängt an mit dem Vater von dem, danach stirbt er, du spielst dem seinen Sohn, danach kriegt er wieder einen Sohn, den spielst du dann später. Du verfolgst ja wirklich bei den einzelnen Dynastien die Geschichte der Familie. Und das finde ich schon ganz cool, weil auch so ein bisschen diese Verknüpfungen dargelegt wurden. Okay, jetzt die fallen in das Reich ein und dann um diesen Krieg abzuwenden, müssen halt der Prinz von dem Reich und die Prinzessin von dem Reich heiraten. Es war alles recht nachvollziehbar und es gab ja in den Dörfern sogar dieses Quiz. Hast du das mal gesehen, dass du da auch von so einem Weisen Quizze beantworten konntest? Und da habe ich echt viele Sachen gewusst über diese ganzen Hierarchen und Dynastien und so und konnte es halbwegs beantworten. Du bist ja jetzt ein Kenner der Mythologie dort. Ja. Fand ich dann, also ich habe jetzt so, sag ich mal, so eine Mini-Grundlage bestimmt wieder alles vergessen, aber es hat ja alles auch historischen Bezug und das fand ich schon interessant so. Genau. Hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. Genau, zumindest zu historischen Bezug. Also es ist natürlich keine exakte Wiedergabe. Nee. Was damals da passiert ist bei den drei Reichen. Aber ja, genau so eine. Aber es ist mehr, als ich erfahren hätte, wenn ich es nicht gespielt hätte, weißt du? Genau, so eine gewisse Grundlage. Also sowas wie, wenn ich irgendwo in so einem historischen Text dann über Cao Cao lese, denke ich, okay. Stimmt, Cao Cao, richtig. Genau, richtig, und das ist mir auch aufgefallen. Ich fand tatsächlich, wäre eine coole Art und Weise, jemanden irgendwie diesen Stoff näher zu bringen, weißt du, wenn man das jetzt wirklich hardcore machen würde. Aber durch das Spiel kriege ich Gesichter und auch wenn sie falsch sind, Charakterzüge der Person, was du aus Geschichtsbüchern nicht kriegst. Da liest du nämlich immer nur irgendwelche Namen oder so und weißt aber nicht, okay, wie kann ich den jetzt einordnen? Und das verankert sich im Gehirn nicht, diese ganzen Fakten. Zumindest war das bei mir so. Ich bin halt, glaube ich, ein ziemlich bildlicher Typ. Ja, du klopfst dir das alles ins Hirn sozusagen. Ja, und hier, das hat mir voll geholfen so. Ich fand das geil. Es macht doch einfach Spaß. Genau, ey. Bei Dynasty Warriors. Es gibt ja auch genug Ableger. Über Gundam hast du dich ja auch schon ein bisschen angeguckt. Das kam später. Ja. Es gab dieses Jahr Sengoku Basara, glaube ich, habe ich gespielt, das ein sehr ähnliches Spiel das ist. Das wollte ich auch mal. Na, auch ähnlich ist wie von Capcom? Es ist von Capcom, ja. Es ist sehr, sehr ähnlich wie Dynasty Warriors. Oder im nächsten Jahr kommt One Piece Musu, also One Piece Dynasty Warriors raus mit den One Piece Charakteren, was ich, glaube ich, auch auf jeden Fall mir mal angucken werde, was würde ich schon geil finden, da mit Ruffy und den Gummihänden. Alles dementsprechend kaputt zu hauen. Nächster Titeltrand. Ich habe mich darauf gefreut, war ein bisschen jetzt ernüchtert, nachdem ich es gespielt habe. Hast du mal in The Third Birthday reingeschaut auf der PSP? Nö. Der dritte Teil der Parasite Eve-Reihe. Aus einem Horror-Action-Adventure Horror-RPG im ersten Teil ist aus dem zweiten ein Resident Evil-Klon geworden und im dritten ist es Gears of War mit der dämlichsten Story, die je gemacht wurde. Okay, aber es klingt ja gut. Also welche Konsolen sind das? PSP. Dann gleich ist es vollkommen uninteressant für mich. Parasite Eve kam Ende der 90er raus, damals auf der PlayStation 1, die ersten beiden Teile. Und dann gab es eine lange Pause zum Ende. Parasite Eve basierte auf einem japanischen Buch, japanischer Buchautor, der sich um Mitochondrien und irgendwelche Mutationen und so weiter dort drehte. Und du hast als Hauptcharakter Aya Brea, Polizistin, in New York dann gegen mutierte Monster und sowas gekämpft. Und im dritten Teil kehrt sie wieder zurück und hat ein Feature, ähnlich wie bei Mindshake und Bananen, die kann ihren Geist in andere Leute reinversetzen. Langsam wird es aber langweilig. Ja, und du hast vorhin noch gesagt, das müssten wir öfter mal benutzen. Ja, ey, mir war... Es war nicht bewusst. Richtig klassisch mit Geistern, so alten Geistern in Villen und so. Und ja, ob es jetzt alten Großvater Telepathie oder Geister, naja. Nein, das ist was anderes. Im Spiel ist es ganz nett umgesetzt. Du bist als Aya unterwegs und da sind sozusagen so Squad-Kämpfe, die du haben kannst und du kannst dich dann große Gegner behaken und jeweils in die anderen Squad-Mitglieder rein. Wenn einer abkratzt, ne, sozusagen hast du dein nächstes Leben ist nicht, dass du wieder von vorne anfängst, sondern du gehst in den nächsten Charakter und beballerst ihn von der anderen Seite. Ist ganz nett umgesetzt. Spielerisch ist es Gears of War-mäßig wirklich Third-Person-Action-Shooter. Nett gemacht für PSP, aber diese hanebüchene, wirklich ganz, ganz schlimme Zeitreise-Japano-Scheiß-Story ist mir richtig, richtig auf die Nerven gegangen. Die Japaner haben so ein bisschen die Zeitreise wieder für sich entdeckt, ne? Ja, leider nicht. Vielleicht wollen sie endlich mal in unsere Zeit kommen und gute Spiele machen für unsere Zeit. Genau, die müssten in die Zeit reisen, wo mal gute Spiele gemacht werden und sich das dann zurückholen. Nein, aber das Spiel an sich okay, aber echt, ich bin dem ein bisschen, selbst als Japano-Fan bin ich dem echt überdrüssig, dass die einfach nur auf Klischees setzen und schon hoffen, wenn wir genug Text und Cutscenes da reinhauen, wird schon okay sein. Das bedeutet, wir sind tief. Mhm. Ja? Ey, ich hab das, glaube ich, vorletztes Jahr bei der Presse auf der Gamescom gesehen. Und hab nach wirklich auch hier wieder nach 2 Minuten gemerkt, dass ich es total langweilig fand. Also ich dachte, nie im Leben werde ich das spielen. Also ich wüsste auch keinem zu vermitteln, warum das jetzt irgendwie interessant wäre. Also es gibt so Spiele, die da weiß nach 5 Minuten, boah, nee. Und das krass, war eins davon. Ja, bei irgendeinem News-Podcast hatte ich das ja auch mal angeregt, irgendwie, dass aus Japan nichts mehr kommt. Und jetzt zeigt sich es nochmal. Also, was heißt, da kommt nichts mehr, aber es ist alles sperrig und altmodisch. Und genau, es kommt was, aber nicht dem Trend entsprechend. Genau, du bist dir nicht sicher, ob es dann wirklich in Zeiten, wo du Spiele wirklich global machen musst, weil mit den Budgets, die drin stecken, du kannst nicht darauf sagen, ich mache jetzt super geile Cutscenes, aber und die werden Millionen, aber Millionen kosten, aber ich verkaufe dafür nur so und so viele Exemplare in Japan. Das Spiel muss ein bisschen globaler ausgerichtet sein. Dann hast du eben diese teils Anbiederung und teils eben doch alten japanischen Traditionen, die aber nicht gut zusammenpassen mit den Gameplay-Sachen. Also ein Gears of War-Klon in der Form hättest du jetzt nicht erwartet auf PSP, der spielerisch okay funktioniert, aber es passt vorne und hinten nicht zusammen. Also würde ich vermuten, okay, sie versuchen sich den westlichen Markt zu öffnen, indem sie Shooter machen, aber begeben sich damit halt auf ein Gebiet, wo sie nichts reißen, weil sie können halt auf anderen Gebieten was reißen. Und die sind anscheinend nicht mehr populär. Das scheint das Problem zu sein. Ich habe so das Gefühl, das wird man auch im nächsten Resident Evil sehen. Das wird, du meinst Revelations oder meinst du 3DS noch Operation sein? Raccoon City? Operation Raccoon so, City. Ja. Aber ich glaube, das wird im Westen gemacht. Also das zählt für mich, genau. Das ist ja, von Slant Six Games. Davon erwarte ich mir gar nichts. Die Socom-Jungs, ja klar. Aber natürlich hat da Capcom dann am Ende die Finger im Spiel und gibt die Dramaturgie vor und sagt, ey Leute, hier baut doch nochmal einen Tyrant ein und so. Das wird. Mal sehen, ich erwarte mir leider auch nicht mehr wirklich dann. Aber von Revelations erwarte ich mir zumindest ein bisschen was. Hattest du es gesehen auf der Gamescom? Ich hab's damals kurz gespielt. Man konnte es mittlerweile ja auch dann, glaube ich, schon mal öfters anspielen. Ja. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Die Grafik auch. War schon ganz geil auf dem 3DS. Die Monster haben mir auch gefallen, die man da bis jetzt gesehen hat und da freue ich mich drauf. Vielleicht wird es das gute Resident Evil 5. Genau. Wir hatten es kurz angerissen. Willst du kurz was zu Crysis 2 sagen? Crysis. Ja. Habe ich gespielt, fand ich auch echt cool, aber nicht so weltbewegend, wie ich es jetzt gedacht hätte. Also, der beste deutsche Shooter, Yelly Brüder, yay! Ja, das ist sicherlich der beste deutsche Shooter, aber das heißt ja nicht, dass es der beste Shooter global gesehen ist. Also, mir hat das wirklich gut gefallen. Technisch war das natürlich wirklich absolute Weltklasse. Irgendwie kann man nicht anders sagen. Ich mochte auch den Ansatz, dass es wieder mal ein Ego-Shooter war, der zumindest so ein bisschen offener und freier war. Also, wenn du wenn du halt einen großen Platz hast und du siehst da 3-4 Gegnergruppen rumhuschen, konntest du dir wirklich durchaus überlegen, von welcher Seite du dich diesen Gegner näherst und wie du das am besten machst. Am Ende, also im Laufe des Spiels hast du dann gemerkt, dass du im Prinzip eigentlich immer nur dein Tarnanzug anschalten musst und dann da irgendwie durchballern und durchhuschen kannst und dann ging das schon. Aber erstmal, so im ersten Drittel hatte ich zumindest die Illusion, dass ich wirklich relativ frei mich da so bewegen kann und selbst irgendwie gucken muss, wie ich durch die Levels komme. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also, ja, ich weiß nicht. Eigentlich habe ich gar keine so wahnsinnig große Meinung dazu. Ich fand das wirklich sehr professionell produziert. Es hat Spaß gemacht, es sah geil aus, aber wirklich im Gedächtnis geblieben ist es mir jetzt nicht. Es gab dafür sehr, sehr viele Shooter eben in diesem Jahr, die auch wirklich dann eher im Gedächtnis hängen bleiben, glaube ich, eher als Crysis 2. Es ist mal wieder wie Crysis 1 auch einfach nur in meinen Augen ein Spiel, das vor allem zum Verkaufen der Engine irgendwie dienen soll. Die auch genau das gleiche beim ersten Teil noch nicht mal wirklich benutzt wurde von anderen Sachen, ne? Ja, und damals noch. Das gleiche gab es damals bei Epic mit Unreal Tournament 2003, 2004. Ist in meinen Augen genau das gleiche. Da erzähle ich jetzt Scheiße, aber irgendwer hat mir gesagt, dass halt Crysis auch einen Großteil seines Umsatzes durch den Verkauf der Engine gemacht hat. Beim ersten echt? Das betrifft eben nicht nur Spiele, sondern das betrifft auch andere Display-Anwendungen. Da hätte ich mich erstmal drauf vorbereitet. Also wie gesagt, können. Da geht es halt die vor allem die Engine darum. Aber auch an, ja, die haben das auch an andere Bereiche verkauft, nicht nur an Spieleentwickler, sondern auch okay, an. Okay, also irgendwie so Zahnarzttechnik oder irgendwie so. Ja. Gerendert werden. Wo der Zahnarzt unsichtbar wird. Kein Schmerz mehr. Und wie gesagt, Crysis 2 ist eigentlich auch so ein Grund, die Engine zu verkaufen. Einfach nur. Und ich habe es vor allem im Multiplayer-Modus gespielt und da waren einfach immer alle unsichtbar. Da kamen so eine Ecke, haben dich erschossen und dann wurden sie wieder unsichtbar. Und das war's. Das war meine Erfahrung mit 4 Stunden Crysis Multiplayer. Also, wenn du von außen guckst, hast du eine große Map als Spectator, wo keiner drauf ist, genau. Wo keiner da ist. Wo niemand ist. Und plötzlich ist einfach jemand tot. Tot. Ja. Nein, also, ey, das klingt jetzt so ein bisschen negativ und ich war jetzt auch nicht wirklich begeistert, aber objektiv gesehen ist das wirklich ein hervorragendes Spiel. Und gerade das, seine Wurzeln zumindest liegen ja in Deutschland. Das ist ja nicht so, dass es wirklich ein deutsches Spiel wäre. Also ich glaube, die Anzahl der Deutschen, die wirklich noch an diesem Teil mitgearbeitet haben, kannst du wahrscheinlich in einer Hand abzählen. Und zwei davon waren der Praktikant und der deutsche Austauschstudent, der durchs Studio einmal gehuscht ist. okay. Aber, also, ey, wirklich, vielleicht ist man auch einfach ein bisschen sehr verwöhnt, beziehungsweise hat mittlerweile eben durch solche Brecher wie die Call of Duty-Reihe und auch die Battlefield-Reihe einfach Maßstäbe, die sich so immer weiter nach oben verschieben, und etwas wie Crysis kann dann vielleicht nicht mehr das leisten oder bieten, was wir uns erträumen. Also, das ist immer eine Frage, inwieweit man das dem Spiel ankreiden kann und muss und inwieweit die eigene Erwartungshaltung da einfach ein bisschen zu hoch ist. Absolut, einfach wie das Umfeld ist, du sagst schon ganz genau so aus. Also, es braucht sich auch niemand jetzt beleidigt fühlen, wenn wir jetzt sagen, Crysis 2 hat uns persönlich hier nicht so gut gefallen. Es bedeutet nicht, dass Crysis ein schlechtes Spiel ist. Nee, es hat schon. Crysis ist ein gutes Spiel. Genau, es ist ein gutes Spiel. Es hat mir gut gefallen. Es hat mir nicht gefallen, dass das Beste aller Zeiten ist, wenn wir das nicht sagen, wir machen es nicht auch. Mein Spiel schlecht. Des Jahres und auch nicht mein Shooter der letzten paar Jahre. Also da habe ich echt andere, aber es ist ein gutes Spiel. Einfach durch das Umfeld, weil so viel einfach gekommen ist. Ja. Ne? Da setzt du andere Maßstäbe mittlerweile an. Ja, das ne? ist halt und für dich selbst eben, für einen selbst persönlich. Da sind wir das wieder. Nichts gegen in Richtung Crysis 2. Ich sehe Crysis 2, Kollege Hauke hat es auf dem PC eingespielt damals, als es dann in die Sendung gekommen ist, und er hat sich zum Beispiel tierisch drüber aufgeregt, weil die Grafik auf dem PC so scheiße ist. Also scheiße in der Richtung natürlich sehr, sehr wieder übertrieben gesagt, aber dass es simpler aussah als jetzt Crysis, oder weil es jetzt auch auf Konsole eben rausgekommen ist, dass sie nicht so volle Pulle rausgehen konnten mit den Grafikeffekten, weil die Engine ja auf allen funktionieren soll, und hat natürlich im typisch übertriebenen, das sieht alles nicht gut aus, das geht ja nicht, guck mal wie billig und da. Ne? Sah aber trotzdem geil aus, also für mein ungeschultes Kontrollistenauge. Ja. Crysis 2, Trant, willst du kurz was zu Need for Speed? Achso, Shift 2 sagen? Ah, ich hab's ja leider nicht gespielt, hätte ich aber gern, weil mir der erste so gut gefallen hat. Das reicht dann auch zu Need for Speed Shift 2. Eigentlich schon. Kurz reinwerfen, Fabian ist gerade nicht hier, aber er hat's neben mir, glaube ich, dann auch als einziger gespielt. WWE All-Stars? Also auch gespielt, wie fandest du das? Ja, ausgiebig sogar. Ist halt Arcade-Action. Ist es. So mehr das, ist es nicht. Das gute ja, gut, das reicht dann aber auch. Und ich würde mir wünschen, dass die Smackdown-Serie einfach wieder zurück zu ihren Wurzeln geht mit Teil 1 und 2, wo die Story auch noch galt. Die Smackma-Serie. Also die Smackma-Serie zu Teil 1 und 2 zurückkommt. Aber All-Stars hat mir in diesem Jahr tatsächlich, oder im Vergleich zu WWE 11, WWE also 12. WWE also Smackdown 11 quasi, ja. Hat mir All-Stars 1 mehr Spaß gemacht diesmal, weil es einfach ein bisschen was Frisches war. Ja, genau. Wir brauchen auch nicht wirklich in die Tiefe gehen. Ich fand auch sehr, sehr erfrischend dieser Arcade-Ansatz. Der 12er ist gerade erst rausgekommen. Der ist wieder richtig gut. Der ist gut geworden. Ich fand aber auch nach All-Stars hatte ich nicht mehr so viel Bock, wieder auf die alte Schiene unbedingt zurückzugehen, so schnell. Vor allem, weil Legends gab es ja auch noch. Ja, Legends war noch das Jahr und davor oder ja, zwei aber Jahre es gab davor. Das ist ja quasi ein All-Stars-Vergnügen. Deswegen war Legends war nicht so geil. Legends war ziemlich scheiße, fand ich. All-Stars hat Spaß gemacht. Okay, das sollte es für den März gewesen sein. Du hast echt alle Stars, die du kennst. Du hast die ganzen Oldschool-Stars dabei. Hauptsache der Warrior ist drin, dann ist alles cool. Ja, der war dabei. Und Jimmy Snuka. Und die Legion of Doom. Im April, gehen wir gleich mit dem Titel heran, den wir kurz angesprochen haben. Trant, erzähl uns doch mal was zu Portal 2. Ey Trant, tu mal so, als wärst du jetzt Tim. Ja, tu mal so. Kannst du die Stimme nachmachen? Klingt so wie Tim? Ja, ein bisschen zu schnell noch. Du musst langsamer sprechen. Und du musst höher sprechen als Tim. Klingt so wie Tim? Ja, und jetzt haben wir Tim. Langsam und hoch. Klingt... Das schwer, ne? Nicht. Langsam und hoch geht nicht. Okay, Tim, was denkst du über Portal 2? Ja, das war ja wohl das innovativste Game oder eins der innovativsten Spielprinzipe, die hier neu aufgelegt wurden. In einem Punkt. Ja, okay, kommen wir jetzt, gehen wir weiter zu Final Fantasy Complete Collection. Ja. Hier, Trant, ich übergebe. Also ich würde gerne Wolf einfach mal 3 Minuten geben, um über Portal zu reden. Weil ich glaube, warum denn ich? Weil du das liebst. Genau, hört sonst den Storytelling-Cast, da haben uns sehr, sehr ausführlich das darüber ausgelassen. Leider war Trant nicht dabei. Ja, aber deshalb würde ich Trant gerne das Feld überlassen. Trant, Portal 2, eines unserer Lieblingsspiele des Jahres, Portal 2 gewesen. Brillantes Zeug, brillantes Storytelling, brillant alles. Ja, ja. Erzähl, Portal 2. Soll ich jetzt alles spoilern oder was? Okay, ja, los geht's. Okay, nein, nein. Also vielleicht eine leichte Spoilerwarnung. Auf ein paar Sachen muss man okay. schon eingehen. Spult mal 5 Minuten sicherheitshalber vor, weil ich möchte Trant in seinem Enthusiasmus nicht unterbrechen. Also Portal 2, warum ist geil? Auf der anderen Seite, ey, spiel halt endlich mal Portal 2, mein Gott. Ja, genau. Vor stimmt, dem Podcast genau. im besten also, Fall. Ihr Weihnachten, spiel's mal, jetzt. Mal 2 Abende freinehmen und dann Portal 2 durchspielen. Für 19 Euro. Das kann ja nicht so lange dauern. 19 Euro? Super. Ja, letztens hat es 19 Euro gekostet. Ja, egal ob Steam, egal ob PS3, Xbox, ja. auf jeder kaufen, Version super spielen, gut. machen. Gut, aber du kannst ja dann einen Timecode noch einfügen, wo man hinspulen muss. Ja, ich werd's so, nachher noch drücken. Jetzt muss ich einfach mal sagen, wie cool ich das fand. Am Anfang eben mit dem kleinen Sidekick, dem Roboter. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ja, Wheatley. Ach, der Wheatley. Genau, Wheatley, ja. Der hat ja schon mal für viele Lacher gesorgt und war auch so ein kleiner, lustiger Kumpel, der dieses ganze triste Dasein in den Testkammern nicht ganz so trist gestaltet hat. Und ey, sind wir uns ja alle einig, wo es dann irgendwie abging, runter in den Untergrund und du dann irgendwie die Aperture Science Anlagen gesehen hast von den 60ern. Also das war der Moment, der mich am meisten gekickt hat. Weil ich das war eine Zeitreise und du hast hier, ich mag Ruinen, die von... Dran steht auf ältere Frauen. Nein. das nun nicht. Ich mag aber so Ruinen, die so alt gestaltet sind, dass sie quasi von sich aus schon eine Geschichte erzählen. Und das kann ja Portal wirklich super gut. Und da hast du auch so, wenn du da durch die Büroräume gingst, irgendwie die alten Telefone und die alten Nicht-Computer, die da rumstanden. Und dazu noch die Ansagen von dem Aperture Science Gründer und die ganzen die Trophäen und die Fotos, die da rumstanden. Ich fand das super geil gemacht. Da habt ihr euch ja bestimmt auch ausgelassen in dem Storytelling-Podcast, wie da die Geschichte erzählt wird. Und das war einfach das Highlight, weil ich bin eigentlich ein Vertreter von... Ich mag eigentlich... Ich bin... Wie sage ich das jetzt am besten? Ich finde Storys nicht wichtig bei Spielen. Aber das ist halt auch meistens nur dann der Fall, wenn die mich nicht fesseln. Und bei Portal war es halt genau andersrum, weil da habe ich keine Story erwartet, aber habe eine richtig geile Geschichte erzählt bekommen. Auf eine ganz neue Art und Weise. Das hat mir wirklich saugut gefallen. Und es gab auch noch einen Twist. Wir sind ja jetzt hier immer noch im Spoiler-Block. Ja, komm, Spoiler. Fand ich auch super geil, weil damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin immer sehr schlecht im Voraussehen von Wendungen, wo jeder Idiot, der ins Kino geht, sagt so, ey, hab ich schon längst gerafft, irgendwie schon. Als die Credits am Anfang liefen, wusste ich schon, dass der Drache irgendwie zurückkommt. ich sehe die Twists halt nie voraus und war dementsprechend auch überrascht, dass Wheatley eben der Böse wird. Fand ich auch super geil. Und auch dann, der Wandel ist schön geil gewesen, ne? Von so übernommen oder kommt rüber, dass er dadurch die Macht hat und er wird automatisch. Das war mit GLaDOS eben wohl ähnlich gewesen, ne? Ja. Die Macht hat korrumpiert, ganz, ganz klassisch. Ja, genau, stimmt. Fühlt sich gut an, bin ich jetzt einfach mal böse. Ja. Ha! Ja, und auch bis dahin waren ja die Rätsel geil. Auch das war wieder meiner Meinung nach ein cooler Part, wenn du in dem alten Block bist, wie sich dann die Rätsel auch verändern. Mit der Hüpfflüssigkeit oder mit der Mondsteinflüssigkeit. Das war echt, waren saugeile Rätsel und es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe es auch 2x durchgespielt. Ja, hast du den ersten hattest du damals auch gespielt, ja oder? Da habe ich die Erinnerung dran vergessen. Genau, ich hatte kurz, so geil ich das Spiel auch finde, würde ich auch zu meinen Top-Sachen zählen, will ich nur mal kurz anwenden. Ich hatte leichte Probleme mit dem Pacing, dadurch, dass ich es auch innerhalb von so 2 Tagen durchgeholzt habe, wo ich das Gefühl habe, so, ich fand das beim ersten Teil perfekt. 4 Stunden waren eigentlich gut vom Bogen und hier, also nicht nur Spannungsbogen, sondern auch wie sie spielerisch aufgebaut. Ich hatte eher das Gefühl, 3 kleinere separate Spiele zu spielen, wo du 3 unterschiedliche Sektionen hattest mit Tests, ne? Das ist der Anfangs. Zeug ist und dann lernst du oder quasi beginnt dann Portal 2 Teil 2, wenn du in den Ruinen dann bist und am Ende kommt dann Portal 2 Teil 3, dass ich doch mich leicht ermüdet gefühlt habe, aber einfach, weil ich auch alles knallhart innerhalb von 2 Tagen durchgebolzt habe. Aber es ist ja auch in Kapitel unterteilt, das Spiel. Also ja, genau. Offiziell nur, sogar. Genau, aber so als ein 10-12-Stunden-Spiel, ich finde Portal hat als 4er-Stunden-Spiel im ersten Teil besser funktioniert insgesamt. Das kreide ich aber auch eher mir an, dadurch, dass ich einfach alles so komplett durchziehen wollte. Wenn ich dann jetzt Portal 2 im Zeitraum von 2-3 Wochen gespielt hätte, immer wieder mal was und immer wieder mal was, hätte sich das bei mir auch nicht eingestellt. Deshalb ist es so einfach ein persönliches Empfinden. Das würde ich einfach nur mal anmerken, nicht, dass es dann untergeht im Portal 2 ist super geil, was es auch ist, aber ist mir doch eine Anmerkung, die mir wichtig ist. Ja. Ich denke auch gerade jetzt an den brillanten Humor in dem Spiel, an die Szene, wo zum Beispiel die GLaDOS, die dann das Geburtstagsständchen singt, total schief. Erinnert mich dann immer an Habe Kerkeling, der seine Glücksmelodie in kein Pardon summen muss. Oder auch die Szene, wo du auf dieses Jump-Pad springen musst und GLaDOS sagt so, reicht immer noch nicht, du bist wahrscheinlich zu fett und ich stelle das mal auf volle Kraft und du springst immer hoch, wo der Wheatley oben ist in der Röhre und erzählt dir von seinen tollen Erlebnissen, die du aber gar nicht mitkriegst, weil du ja sofort wieder runterfliegst. Also mit was für einfachen Mitteln, die da so geile Szenen erzeugt haben. Fetter Adler. Oder das natürlich. Du erinnerst mich an einen so Adler. So schön trocken hinterhergeschoben. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Einfach brillant, wie sie die ganze Sache geschrieben hat. Direkt der Anfang gleich, okay, sag jetzt was. Du drückst auf X und springst. No, that was jumping. Ja, auch cool. Also ja. Einfach super gut gemacht. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gespielt? Auf Deutsch. Auf Deutsch. Ah! Ja. Ich hab's auf Englisch. Wolf hat's auf Englisch Deutsch gespielt. Deutsch ist das Beste. Nein, Alter, aber dran, das muss auf Englisch spielen. Deutsch ist das Beste, das hab ich gesagt. Wegen der Lippensynchronität, meinst du? Genau, je nachdem, nein. Super nein, gut. Aber die haben die. Je nachdem, wer es zuerst gespielt hat. Steven Merchant ist aber unerreichbar. Ey, die Figur von Wheatley haben die mit Steven Merchant im Hinterkopf so geschrieben. Als sie die Zeilen für den geschrieben haben, hatten sie den schon im Hinterkopf. Merkst du, wie scheißegal Trant das ist? Ja, ich merke, das ist so schrecklich, oder? Ich hatte meinen Spaß. Ey, es ist dann das auch. Ist so traurig, dass von allem immer nur so 70% des maximal möglichen Spaßes rausziehst, weil du es nie im Original guckst. Ja, das Leben. Also du wirst, so selbst wenn du die deutsche Version siehst, Wolf, kannst du die einfach nicht gut finden, weil du einfach schon die englische jetzt gewöhnt bist. Ey, Wheatley ist halt, egal. Ich weiß, aber da... Also die deutsche Version ist trotzdem super, ja, muss man sagen. Also, klar ist sie super. Nur das nicht, aber die englische ist halt einfach so over the top. Ja, also was Wortspiele angeht, was den Wortwitz angeht, auch was die Art angeht, wie sie Worte benutzen, um dich zu beleidigen. Benutzbeleidigungen, ja. Benutzbeleidigungen. Nee, ey, ohne Scheiße. Was ja auch fantastisch ist. Also, wenn ich es nochmal durchspiele, werde ich es vielleicht auf Deutsch probieren, einfach um zu sehen, was sie sich vielleicht anders ausgedacht haben, ne? Oder ob es vernünftig, also, es hört sich ja für mich so an, dass es vernünftig lokalisiert wurde und nicht einfach die englischen Gags eingedeutscht haben direkt, ne? Weil das ist ja auch hier, dann hast du wieder alternative Kontrolldächer. Nein, aber der spricht mit der Stimme von Brad Pitt, ey. Pitt Brett. Und von Kiefer Sutherland. Das geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Ja. Wheatley, drop the weapon, Wheatley! Ey, egal. Ey, auf jeden Fall wirklich Portal 2. Portal 2 und ich... Ich glaube wirklich, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Skyrim und Portal 2, ja. Was mein Spiel des Jahres ist... Ich wollte es gerade sagen. Ich wüsste es nicht, ohne Scheiß, ich könnte es nicht sagen. Obwohl ich könnte es auch nicht sagen. Völlig unterschiedliche Spiele sind und ich... Ja, wahrscheinlich gerade deswegen kann man es nicht sagen. Ja, klar, aber ich meine, also rein objektiv könnte man sagen, okay, an Skyrim sitze ich jetzt seit 150 Stunden und das wird wahrscheinlich noch bis März dauern, bis ich alles habe. Also habe ich da mehr Spielspaß fürs Geld? Also ist es Skyrim, aber... Aber Skyrim, nicht mal Skyrim, ist so perfekt und so geschliffen und so fehlerlos wie Portal. Ey, Portal 2 ist wirklich für mich die Entdeckung der letzten paar Jahre. Ich weiß nicht, was da für mich demnächst mal so rankommen kann. Das wird sehr, sehr schwer. Genau, ich hoffe, Portal wird, obwohl es ein April-Spiel gewesen ist, jetzt nicht vergessen, dem Endjahreswust, weil einfach so viel dann zwischendurch gewesen ist an Spielen. Also, super, super gutes Teil. Auch rausgekommen im April, auch kurz abgehandelt, Final Fantasy IV Complete Collection. Okay, weiter? Ja. Yeah. Nein, ich rede über die Final Fantasy. Ich brauche einen Satz dazu sagen, ja. Es ist ein HD 2D-Remake für die PSP von Final Fantasy IV zusammen mit dem Add-on The After Years, was ein unglücklicher Titel für ein Add-on ist, aber... jetzt in sozusagen im gloriosen 2D-HD jetzt auf der PSP in einem schönen Paket zusammengepackt. Dann rausgekommen im April ein Titel, ich glaube, da hatten wir damals auch fast schon aus Versehen das falsche Video damals in der Sendung drin, Darkspore auf dem PC. Darkspore war der inoffizielle Spore-Nachfolger von den gleichen Leuten. Was war das nochmal? Was war Darkspore? Ich glaube, es kommt vom selben Team. Aber es war eine Strategie, oder? Ja, es war so eine Art Diablo-Klon, wo du eben mit selbstgebastelten Außerirdischen durchranschst. Ja. Also du kannst dir deine Helden so zusammenbauen mit Gliedmaßen und Waffen und die Gliedmaßen dann wieder aufleveln, also um stärker die zu werden. Spore-Elemente, aber natürlich im Grunde schon, anders. Ja. Ein Diablo-Klon. Mehr weiß ich aber nicht, weil ich habe nur kurz zugeschaut, anstatt selber zu spielen. Im April, in einem Jahr, wo es viele gute Download-Titel gegeben hat, hat mir auch damals sehr schön gefallen. Ein klassisches Prinzip mittlerweile fast schon mit diesen ganzen Farbenspielen, aber Outland. Würde ich, muss ich auch nochmal nachholen. Ja. Ey, Outland war super. Hat sozusagen das Ikaruga unter den Jump'n'Runs mit dem, was war es? Du hast Blau und Orange. Mal wieder, Blau und Orange war es, ja, genau. Wie bei Portal, ne? Blau und Orange, der Kontrast. Mhm. Zufall? Zufall, ich kann glaube es sein. Nicht. Erzähl mal kurz, Wolf, was ist das für eine Art von Spiel und warum hat es dir gut gefallen? Also Outland ist ein relativ klassisch aufgezogenes, von der Seite zu betrachtendes Jump'n'Run. Man spielt, glaube ich, so einen namenlosen Haupthelden. Es hat so einen sehr, ja, wie soll ich sagen, tribalen Look, so ein Tribal-Look. Also ein bisschen Avatar, nur cool. Stimmt, genau. Ja, Avatar ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Ja, Avatar, so ein bisschen wie so bei afrikanischen Naturvölkern, auf so eine Art mystischen Naturalismus irgendwie so. Es ist wirklich schwer zu beschreiben, es spielt sehr viel mit Schatten. Also die Dunkelheit da wird da irgendwie echt sehr, sehr clever eingesetzt. Und das Coole ist, wie du schon gesagt hast, wie bei Ikaruga, hast du die Möglichkeit, nicht von Anfang an, das musst du erst, ich glaube, nach einer Stunde hast du es freigeschaltet, hast du die Möglichkeit, quasi die Polung der eigenen Spielfigur zwischen Blau und Orange zu wechseln. Das heißt, wenn du blau bist, also nicht du, sondern deine Spielfigur auf blau geschaltet ist, kannst du blaue Gegnerschüsse absorbieren, die tun dir dann nichts, und die tun mit den orangen Schüssen. Und natürlich bist du dann auch in Situationen. Und auch Plattformen, die da dementsprechend. Genau, und Plattformen. Also du musst quasi die Farbe deiner Spielfigur auch immer so ein bisschen auf die Umgebung anpassen. Und natürlich hast du dann auch so Situationen, wie dass irgendwie an der Decke so ein Schussgerät hängt, was dann halt den ganzen Screen voll mit Schüssen ballert. Die sich dann die ganze Zeit in den Farben abwechseln. Das heißt, du musst halt rasend schnell zwischen Blau und Orange wechseln, wenn du nicht die ganze Zeit Leben verlieren und getroffen werden willst. Also es ist, eigentlich ist es nicht sonderlich kompliziert, es ist aber schwer zu beschreiben und man muss es sich eigentlich mal angucken. Also auch hier kann ich wieder nur empfehlen, mal im Blog zu stöbern, habe ich auch in 30 Minuten mitgemacht. Verlinken wir dies hier auch mal. Genau, können wir euch direkt mal verlinken, weil es wirklich ein sehr, sehr schönes und eigenständiges und mutiges Spiel ist. Also gerade was den Look angeht und auch ein bisschen was das Spielprinzip angeht, das ist halt nicht so der typische 0815-Hüpfer, sammel dieses, sammel jenes, geh aus dem Level raus, Endboss, Game Over, thanks for playing. Sondern ja, es fordert dir halt auch noch so ein bisschen Mitdenken und eben Fingerfertigkeit durch den permanenten Wechsel zwischen den Farben ab. Und teilweise waren die Bosskämpfe auch sehr, sehr cool inszeniert. Also man hat da, ich will es jetzt nicht spoilern, aber man hat da einen Kampf zum Beispiel gegen so ein großes Spinnenwesen, man hat einen Kampf auf einem fliegenden Wesen. Also die haben sich da schon echt einiges einfallen lassen. Es hat einen Zweispieler-Modus, was ich auch sehr cool finde. Da kann man quasi im Verbund, kann man da so Koop-Aufgaben sind es, glaube ich, die man lösen muss. Man hat so spezielle Rätsel im Level, kann man dann zu zweit lösen. Auch ein bisschen wie der sehr gute Koop-Modus bei Portal 2, hier natürlich zusätzlich mit den Farbsachen, die dann. Also Outland, wirklich, also gerade wer auf der Suche nach so einem gewissen, ja, ich sag mal, neuen künstlerischen Look und Anspruch ist. Also es gibt ja so Spiele, jeder kennt das, die betrachtet man sich, und auch wenn die vom Kern her vielleicht jetzt nicht so unglaublich innovativ sind, aber allein dadurch, wie sie dargestellt werden, ist das schon mal wie so ein Durchatmen. So, ach, das finde ich jetzt cool. So in dieser ganzen Masse aus 0815 Fantasy Epen und Weltkriegsshootern, wenn da mal so ein Spiel kommt, was so einen ganz anderen Look geht. Ich glaube, deswegen war zum Beispiel Limbo auch so erfolgreich. Das war halt die perfekte Mischung aus Look, Atmosphäre, Spielprinzip, da hat alles zusammengepasst, und da hat nicht irgendjemand, und ich finde das immer geil, wenn man das bei Spielen merkt, dass nicht jemand drauf guckt, was sich gerade gut verkauft, was kommt gerade gut an, was ist gerade so der heiße Scheiß, was ist gerade in, sondern wenn ich ein Spiel habe, wo ich das Gefühl habe, okay, da hat sich jemand hingesetzt und wollte ein Spiel programmieren, was er selber gerne spielen würde. Das finde ich aber geil. Und das Gefühl hatte ich auch bei Outland, und deswegen habe ich es mir dann auch direkt mit nach Hause genommen und habe es dann zwei Abenden durchgespielt, und ich fand es wirklich sehr, sehr geil. Also ich habe vielen Leuten davon erzählt, die fanden es auch alle sehr cool. Hier sind ein paar Jungs und Mädels, die fanden es ziemlich beeindruckend. Also ich kann es echt nur empfehlen. Outland, auf jeden Fall mal reingucken. Ich weiß nicht, was es gerade kostet. Ein Zehner oder so? Es gab es nochmal im Angebot für, ich glaube, 400 Punkte oder so. Echt? 400? Ey, dafür muss man es kaufen. Vor einiger Zeit, glaube ich, jetzt wieder auf 800 wahrscheinlich. Das ist allemal wert. Ja, wirklich, das ist knapp ein Zehner. Also ey, ohne Scheiß, da gehst du einmal zu McDonald's und kaufst dir den Müllfraß, da bist du auch schon Zehner los. Lieber Outland runterladen. Eben, von innovativ und schön inszeniert zu, ach ja, warum muss das jetzt schon wieder sein? Kurz können wir was zu The Conduit 2 sagen, der Shooter-Hoffnung okay, überspringen wir es einfach. Ey, lustigerweise wollte ich mit The Conduit 2 in einer Stunde mitmachen. Ja. Da ist aber die Wiimote-Steuerung ist da so dermaßen, ich glaube, die Leiste stand nicht richtig oder so, es war sehr beengt in dem Zimmer, also ich konnte es nicht so aufbauen, wie man es hätte spielen müssen. Und deswegen habe ich das dann irgendwie abgebrochen. Yeah. Muss auch sagen, also The Conduit 2, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass es auf der Wii läuft, sondern damit, dass ich es einfach, ey, also wenn im Wörterbuch das Stichwort langweiliger 0815 Science-Fiction-Ego-Shooter stehen würde, dann wäre ein Bild von Conduit 2 drunter. Ich fand das so nichtssagend. Genau, es wäre nicht viel interessanter gewesen, wenn es auf Xbox oder PS3 oder PC gekommen wäre. Und einfach selbst, mein Problem ist, mit Leuten werde ich dann wahrscheinlich wieder als Grafikhure oder sowas verschrien, ich kann teilweise mit gewissen Ausnahmen, wie es jetzt Zelda zuletzt gewesen ist, die Wii-Grafik echt nicht mehr sehen. Ja, wo wir gerade dabei sind, ich habe Bock, über die Weihnachtsfeiertage ein bisschen Xenoblade zu spielen. Ja. Schaffe ich das? Als Grafikhure? Achso, als Grafikhure? Yeah. Als Grafikhure schaffst du es, okay, finde ich, weil es ist echt ein schönes Spiel, selbst auf der Wii. Warum hast du jetzt erst Nein gesagt? Ja, nein, weil ich weiß nicht, ob du genug Zeit über die Weihnachtstage hast. Okay, ja, weil, also Xenoblade kannst du teilweise so 150 bis 200 Stunden spielen. Okay. Und du kannst dich richtig damit verstehen. Ja, schafft das schon. Du kannst gerne mit Ede kurz drüber quatschen, weil der hat auch sehr, sehr viel Zeit jetzt ich dort. Ich weiß, ich habe da jetzt mal Bock, das auch nachzuholen. Oh, ich muss so viel nachholen. Hilfe. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, meine ich, sowas wie Zelda oder das, was stilistisch ein bisschen was anderes macht, aber so dieses typische, speziell im Ego-Shooter-Bereich, ich könnte einfach nicht mehr drüber hinweg, dass ich einen Ego-Shooter auf der Wii spiele, trotz Bewegungssteuerung kann ich mit Move mittlerweile auch machen, also ich könnte es mir echt nicht mehr geben. Ey, also es geht nicht mehr. Ich muss sogar sagen, ich kann da meistens großzügig drüber hinwegsehen. Also Conduit 2 sah auch echt nicht geil aus, wirklich ganz fiese, matschige Texturen. Das fand ich aber nicht so schlimm. Ich fand wirklich viel schlimmer, dass es halt so ein absolut nichtssagender, ausgelutschter, langweiliger 0815-Look war. Das fängt, glaube ich, im Schiff an und da rennt man halt irgendwie durch einen grauen, braunen Gang nach dem anderen. Und also das hat Hybrid Heaven. Ja, gut, aber das hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Da kann man es nochmal verzeihen. Also, nee, eigentlich auch nicht. Naja. Ich verstehe es. Spielerisch war es nichts Tolles. Ey, aber wie man das dann präsentiert und aufzieht, also da sind mir spontan echt die Füße eingeschlafen. Ich habe das einzige Lustige ist, dass am Ende habe ich gelesen wohl, okay, jetzt Spoiler, ich konnte nur zwei, aber am Ende kommt glaube ich, Abraham Lincoln kommt wirklich durch so einen Zeittunnel. Auf einen Dinosaurier und, geritten oder was? Nee, leider ohne Dinosaurier. Aber Abe Lincoln kommt dann quasi raus und der Hauptheld sagt irgendwie sowas wie, du bist einer von uns. Und weißt du, dann wird so impliziert, dass er auch Teil von so einer intergalaktischen Bewachertruppe ist, was auch immer. Abraham Lincoln ist ein intergalaktischer Söldner. So ein Space-Bewahrer, keine Ahnung. Also das ist die einzige Sache. Okay, Entschuldigung, Conduit 2 Game of the Year. Ja, wahrscheinlich. Ich leg mich fest. Ey, also sonst, war nix. Wie gesagt, liegt nicht an der Plattform, aber das war einfach nix. Ja, weiter in Richtung Shooter rausgekommen, aber ich hatte damals die ersten gespielt auf PC und Simon war ja ganz erklecklich wegen des Nachfolgers. Operation Flashpoint Red River, hat es jemand von uns hier nie gespielt? Militärshooter sind nicht so cool. Ist das nicht auch so einer, der so mehr den Simulationsaspekt ja, hat? Auf jeden Fall, ganz, auf jeden ganz Fall. Ganz knallhart ernst und. Ihr sagt das ganz knallernst, es hat relativ wenig Story in den alten gehabt, zumindest also auf dem PC, der erste Teil, der war sehr spielerisch auf Realismus sozusagen, nachdem das gepatcht wurde jedenfalls, gerichtet. Ich habe den einfach nur vom Namen her hier drauf, ich glaube es ist mittlerweile der dritte Teil oder so, der jetzt auf Konsole gekommen ist, habe aber leider auch dann kein Vorwissen mehr. Über den nächsten Teil können wir eigentlich gar nicht sprechen, weil er mittlerweile hier indiziert ist, eine Prügelspielserie, die sehr mit Gewalt und kaputtschlagen und rumhauen zu tun habt. Die aber ziemlich cool war. Also nein, nicht die Serie, sondern genau, der letzte Teil. Genau, unabhängig, dass wir den Titel nicht nennen. Ich jetzt am Wochenende zum ersten Mal gespielt und muss auch sagen, könntest du dich mal reinfuchsen oder wie auch immer das Verb jetzt lautet. Ich fand, hat mir auch echt Spaß gemacht. Also nachdem Street Fighter mit Street Fighter 4 wirklich gut wieder neu aufgelegt wurde, finde ich, ist das für die Art der Serie oder die Art von Spiel, wenn man es ins HD-Zeitalter bringt, nach sehr, sehr vielen Versuchen, die eher halbherzig gewesen sind, also vorher gab es dann eine Version des Spiels mit Superhelden-Charakteren, wo alles auf weniger Gewalt gemacht, die war ziemlich scheiße gewesen. Was ich aber mal anfügen muss, vielleicht ist euch jetzt auch aufgefallen, aber im Charakter-Auswahl-Screen, wie beschissen sahen denn da die Figuren aus? Also ja, das die stimmt. Die Gesichter. Das habe ich auch gefragt, was für ein Vollidioten haben die denn da rangelassen? Da sieht ja jeder aus wie ein Idiot. Ey, die sahen aus wie diese Airbrush-Malereien auf dem Rummel. Genau, weißt du? Genau so sehen die aus. Wenn irgendjemand so Bilderplakate nachmalen will und Travolta aus Grease und so beim Shaking. Richtig, guter Vergleich, ja. Aber was ich sehr cool bei dem Spiel wiederum fand, war das System, wie du die ganzen Extras freigeschaltet hast. Also, dass du so in so eine Art Minispiel-Map über so einen Friedhof gerannt bist und mit deinen im Spiel gewonnenen Seelen quasi konntest du so Grabsteine öffnen und da waren halt verschiedene Überraschungen und Bonus-Cheats und neue Kostüme und so weiter dahinter. Also das fand ich ganz nett, dass die nicht einfach gesagt haben, so, du hast jetzt drei neue Cheats freigespielt, mach's bitte noch 8-mal, dann hast du alle, sondern du musstest sie quasi aktiv in so einem kleinen Minigame erstmal aus der Erde ziehen. Das fand ich ganz nett. Also ein nettes Spiel, echt. Die haben auf jeden Fall schönen Aufwand dort reingetan und die sind sich natürlich ähnlich bewusst wie bei so einem Saints Row, dass die einfach alles, was wir machen, ist cheesy. Ja, alles ist, die Story ist durchgeknallt, ist beknackt. Wenn es dort, da gab es einen Story-Modus drin, der ist aber auch dann bewusst beknackt und in der Hinsicht auch ganz lustig gewesen. Und ich darf mal sagen, ich glaube, ich war der allererste hier, der den Endboss besiegt hat. Hast du? Ich habe SMS-Anfragen bekommen von Leuten mitten in der Nacht, die mich gefragt haben, wie man den Endboss durchschlagen kann. Da habe ich mich ein bisschen geil gefühlt. Auf gut Glück, oder hattest du es getwittert, dass du ihn geschlagen hast und dann die SMS bekommen? Ich hab das im internen Freundeskreis so verbreitet. So, ja, Alter, ich habe ihn endlich, ich habe die alte Mistsau. Falls ihr an ihm hängt, einfach über ihn springen und dann von hinten schlagen und die ganze Zeit immer wieder über ihn springen, über ihn springen, über ihn springen. Ganz nah rankommen und dann über ihn springen. Okay, ja, typisch für die Serie. Wenn du mal den Trick raus hast, ja, dann, genau, dann ja. ganz nicht halb so schlimm, wie es immer scheint. So, damit wären wir am Ende des ersten Teiles des großen Spiele 2011 Casts angelangt. Da das Editieren doch ein wenig mehr Zeit in Anspruch nimmt, als ich dachte und ich mir gerne über die Weihnachtsfeiertage doch ein wenig Freizeit gönnen würde, folgt deshalb erst morgen, Teil 2 mit den Sommermonaten, also alles von Mai, Juni, Juli bis zum August, bis wir dann direkt an Silvester mit dem finalen Teil und dem Jahresabschluss ins große Finale einsteigen. Also, bis dann!